Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe des Animex Podcasts. Wir senden diesmal wieder aus München. Wir sind wieder zu dritt. Und zwar sind hier die Anita Lewinsky. Und wieder dabei natürlich der Tobias Hösel. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast, nämlich die Sakura B. Hast du auch einen realen Namen? Ja, hi, habe ich. Okay. Sag ich nicht. Okay, dann, aber du hast doch sicher ein bisschen sonst noch was über dich zu erzählen, oder? Ja. Hi, ich bin die Sakura B, genannt Saku. Ich bin aus München, Cosplayerin seit ein paar Jahren und ja, genau. Genau, wir hatten ja so diesen recht spontanen Aufruf letzte Woche. Also wir wollten über die Hanami reden und da brauchten wir halt noch jemanden, der da auch war. Und haben dann halt so über die Twitter, Facebook und so weiter überall rumgefragt, so hey, hat irgendwer Lust? Darauf kam so, also gefühlt war da so ein Dornbusch, der da durch die Szene rannte. Also es kam so überhaupt kein Feedback gewissermaßen. Und das war etwas sehr schade, weil ich hätte es mal lustig gefunden, wenn wir einfach einen Besucher dabei gehabt hätten, wie der das so gesehen hat, was denn da so abgelaufen ist. Und jetzt haben wir aber die liebe Saku, aber die war auch mittendrin. Statt nur live dabei oder beides. Ja? Bei der Hanami. Genau, weil ja. Du bist ja nicht nur, du warst ja nicht einfach Besucher, sondern du warst ja in einer Showgruppe, bist in einer Showgruppe. Genau. Hast Jury bei der DCM gemacht und fast einen Workshop. Ja, fast einen Workshop, aber weil dann doch terminlich sehr viel dann zugekommen ist, wie Showgruppe, dann DCM-Jury, was eigentlich sehr, sehr viel Zeit natürlich frisst und wo man sich seine Konzentration haben muss, dann habe ich gesagt, oh, ich schaff's nicht nochmal den Workshop 2 Stunden zu halten. Was wäre das für einer gewesen? Performance on Stage, das heißt, ich rede da mit den Teilnehmern halt über Bühnenperformance, wie man sich auf der Bühne verhält, so ein bisschen, ja, wie... Okay, also das ist schon so ein stehender Workshop, den du immer wieder auf verschiedenen Conventions hältst, oder? Mhm, den mache ich jetzt schon seit 2 Jahren auf verschiedenen Conventions. Konichi, Animoc hatte ich ihn auch gemacht, T-Con und Cosday, alles... Ja, mache ich immer wieder. Okay, und was sind da so die wesentlichen Inhalte? Einfach, wie man sich dann da genau, am besten verhält, also, oder? Eine Bühne ist immer ein bisschen was anderes als im realen Leben und auch anders jetzt wie zum Beispiel Film. Und da muss man halt ein bisschen drauf achten, zum Beispiel, wie man sich bewegt, wie man quasi auf der Bühne sich darstellen möchte. Und man hat ja beim Cosplay-Auftritt in der Regel ja nur 2 Minuten Zeit, um eine Story zu erzählen. Und da helfe ich dann halt immer ein bisschen, quasi wie man den roten Faden findet, egal witzige, dramatische Auftritte und wie man sich da so ein bisschen Tipps holen kann, auch mit Musik schneiden, so Zeug. Siehst du, Kato, es ist nie zu spät, mit dem Cosplay anzufangen. Ach so. Ich könnte dir ein Chibiusa-Kostüm nahelegen, das kommt bestimmt super. Ja, Rosa, steht dir sicher. Mhm. Ich glaube auch. Ich überleg's mir mal, ja. Das ist schön. Hast du denn dann überhaupt irgendwas auf dieser Con gesehen? Ja, also auf jeden Fall sehr viel. Natürlich waren wir Backstage am Samstag, aber ich habe dann auch sehr viel am Samstag dann auch mitbekommen. Ich war auch auf dem Ball, auf dem schönen Hanami-Ball und auch draußen, was es alles da gab, weil das Wetter hat ja Gott sei Dank gut mitgespielt dann gegen Mittag, weil es hat dann angefangen zu regnen. Im Regen bin ich auch gekommen. Also im Gegensatz zur Animoc, wo es eigentlich... Ja, so ziemlich die ganze Zeit geregnet hatte, oder? München hat auch schönes Wetter. Ja, aber bloß nicht zur Animoc. Das ist historisch belegt, ja. Leider. Aber konnte doch sehr vieles sehen. Wusste auch, ein paar Freunde von mir haben auch Workshops gehalten. Und ja, wie gesagt, der Ball. Und am Sonntag dann natürlich DCM. Und was dann natürlich auf der Bühne dann noch geschehen ist. Cosplay-Auftritt war davor ja auch am Samstag, da sind ein paar freie Cosplayer gewesen, also nicht DCM, die habe ich dann auch sehen können. Ja, doch. Und ich habe auch gesehen, ganz, ganz toll war da eine japanische Künstlerin, die klassische japanische Musik gemacht hat. Also auch sehr hübsch und sehr tolle Musik. Leider ein bisschen weniger besucht gewesen von den Con-Besuchern, war ein bisschen leer, was schade war, weil es echt hübsch war. Das war bestimmt die Koto-Spielerin? Ja. Genau, das habe ich mir auch schon angehört, das ist echt. Ja, das ist ja generell so, glaube ich, also das Besondere an der Hanami, dass die sehr viel japanische Kultur auch, also sehr viel traditionelle japanische Kultur mit einbauen. Die arbeiten ja auch mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Rhein-Neckar zusammen, hat es die, genau. Ja. Und ja, es ist halt sehr viel stärker, dieser Fokus auf diesen klassischen japanischen Sachen immer, so wie ich es jetzt mitkriege. Ich muss ja gestehen, ich war noch nie auf der Hanami. Oh, hast was verpasst, sie ist total hübsch. Ich war sozusagen auf der Vorgänger-Convention, nämlich der ersten Konichi, die war ja auch in dem das Haus damals. Da ist ja dann später die Hanami eingezogen. Das ist jetzt schon traurig, weil letztes Jahr war ja bei der Hanami im Haus zumindest noch der Kochworkshop. Ja? Also die sind ja komplett in den Pfalzbau rübergezogen. Aber in dem Haus war noch der Kochworkshop, weil da eine Küche ist. Und ich glaube, die Helfer haben da auch übernachtet. Genau. Das heißt, ich habe letztes Jahr das Haus gesehen. Und dieses Jahr war es halt wirklich nur noch komplett im Pfalzbau. Da war nichts mehr im Haus drüben. Und ja, das heißt, man hatte sogar kein Vergangenheitsflash. Okay, das ist ja also, habe ich auch gesagt, das Haus, das war halt einfach die Hanami damals. Ich muss aber sagen, der Pfalzbau, der ist echt hübsch. Und die Location ist toll. Also dass es so schön groß, hell ist. Und gerade für den Ball ist es eine wunderschöne Location gewesen. Und weil sie auch wieder schön aufgezogen haben. Und die Räume sind da echt klasse. Also ich hatte dann einen Workshop ja letztes Jahr mal auf der Hanami. Die hatten dann auch immer so Screens draußen, welche Workshops da gerade laufen, in welchen Räumen. Sehr informativ. Also wirklich super haben die das da gemacht. Mhm. Ist da der Außenbereich auch etwas größer? Also dass man da, also ist ja glaube ich gerade so für die Cosplayer immer recht wichtig, dass man da auch gute Shooting-Locations hat und so. Ja, das auf jeden Fall. Der Vorplatz ist größer als natürlich beim Haus. Das ist, dadurch haben sie natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, draußen was bieten zu können. Und auch die Sammelstellen natürlich draußen, wo die Leute gerade bei dem schönen Wetter sich auch shooten wollen, wenn es Cosplayer sind, ist natürlich mehr gegeben. Auch in der Nähe ist immer noch die Kirche, wo ja gerne Leute hingehen. Und also Location kann man sagen, sehr gut. Und nicht umsonst wie bei der Animuk, aber es ist ein Parkhaus darunter. Das ist ganz toll. Ich liebe es. Aber auch schweineteuer. Das hat ja irgendwie 7 € am Tag gekostet. Ja, aber find mal irgendwie einen Parkplatz da so in der Gegend. Die mögen Einbahnstraßen und das ist nicht witzig, da zu parken. Ja, aber letztes Jahr konnte man so ein Ticket sich holen und dann hat man fürs ganze Wochenende 7 € gezahlt. Und jetzt gibt's das nicht mehr, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, oh, das können wir auch täglich einnehmen. Ja, aber ich muss sagen, es ist also schon ganz praktisch, direkt unter der Con ein Parkhaus zu haben. Ich finde es toll. Ja. Beim Haus hinten war ja sozusagen so ein offener Parkplatz ums Eck, aber der war halt auch nicht wirklich sicher. Nee, also Freunde von mir haben nicht nur in einem Jahr, sondern auch ein paar Heckscheiben verloren, weil sie das Navi geklaut haben, im Wert von ein paar 100 € und dafür die ganze Heckscheibe zerstört. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber der Pfalzbau ist auf jeden Fall viel, viel besser jetzt in der Hinsicht. Und man muss auch sagen, es ist lukrativer und es ist in der Hinsicht sicherer, weil der nachts da beim Haus war es immer ein bisschen früher nicht so prickelnd, vor allem als Frau. Also es ist auch einfach in einer etwas besseren, gehobeneren Gegend gelegen. Also ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Die Hanami hat da echt toll Arbeit geleistet, was natürlich den Pfalzbau angeht. Und sie wollen sich jetzt sicher noch mehr Möglichkeiten machen, weil das Gebäude gibt ja noch mehr her. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall schön, ja. Ansonsten, was gab es so noch? Also wahrscheinlich wieder Videosäle, denke ich mal, wie auf jeder Con, oder? Ja, also es gab Videosäle. Sie haben natürlich dann geschaut, dass sie natürlich sehr viel auch im Anime-Bereich, also was sie natürlich neu rausbringt, gezeigt. Sie haben auch natürlich Händlerstände unten gehabt, wie auch im Außenbereich. Also die dann auch wieder für nicht zahlende Kunden quasi, also nicht zahlende Besucher auch zugänglich. Genau, sind, weil oder? Das Problem ist ja natürlich, das wisst ja jeder, die eine Con organisieren oder eine Veranstaltung machen, es dürfen nicht immer ganz viele Menschen in einen Raum. Da sagt dann die Stadt, nee, das ist nicht gesichert, das ist nicht brandgeschützt. Und dann ist natürlich das Problem, der Kontingenten der Karten ist zu Ende. Aber man möchte ja trotzdem den Leuten auch draußen, die herkommen, was bieten. Und also das ist das Schöne. Ist die Hanami wirklich auch schon ausverkauft oder geht es da bloß um einzelne Räume? Also die Hanami war dieses Jahr gut besucht, aber sie konnten Karten rausgeben noch, weil wir oben im ersten Stock, da ist ja dann der große Saal, und da war ja, wer letztes Jahr da war, war ja im oberen Bereich das Maid Café direkt. Ja? Das Maid Café ist jetzt eins weitergezogen. Rüber, da drüben ist noch mal ein großer Saal, so ein Theater, was noch nicht angemietet war, aber eben da die Vorzimmer. Und da war ein wunderschön großer Raum, wo eine komplette Front an der Glasscheibe war. Ja, das heißt, das war total schön luftig und hell. Und da haben sie das Maid Café reingemacht. Und das war so schön. Mhm. Also das Made-Café war super. Und man hat immer Kaffee bekommen und selbstgemachten Kuchen. Ja, ich war das jetzt nicht einer der ersten Cons, die das überhaupt gemacht hatte. Also ich glaube, oder wer macht denn das überhaupt noch? Also die T-Con macht das noch. Mhm. Die Dokumi vielleicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Dokumi aber, auch. Also weder Animuk noch Konichi macht das halt, das weiß ja, ich. Aber das Problem ist ja, dass wir nicht dürfen. Das wird ja jede Veranstaltung machen. Aber das heißt nicht dürfen? Natürlich nicht. So an so ein professionelles Veranstaltungsforum oder so eine Stadthalle. Ach so, Kassel. Wegen dem Catering oder ja. Was? Ach so. Mhm. Die haben da Hausverträge und ja. Da darfst du nicht selber ausschenken. Ach so, und das hat die Hanami nicht, oder wie? Doch, die Hanami hat das auch, ja. Die hat da mit dem Caterer auch, also nicht die Hanami, sondern der Pfalzbau hat mit dem Caterer einen Hausvertrag. Und da ist es sogar echt schwierig. Also auf der Animuk ist es ja gar kein Thema, zum Beispiel den Helfern Getränke zur Verfügung zu stellen. Und selbst das wollen die nicht auf der Hanami. Und das Made Café, da ist halt dann so ein Abkommen zwischen dem Caterer und dem, dass der auch die lösen das irgendwie aus. Also. Ach so. Mh. Ja, ja. Also das ist nicht so, dass die das einfach machen dürfen, sondern okay. Haben das schon verhandelt im Endeffekt. Ich glaube, die nehmen die Getränke von dem ab dafür, die sie für ihn verkaufen, irgendwie so. Also es ist so ein Handel. Ja gut, das ist ja aber an sich dann ein halbwegs sinnvoller Kompromiss. Also ich weiß halt noch bei den ersten Jahren Konichi in Kassel, da war das halt auch schon so ein kleines Politikum, ob man da jetzt das Catering von der Halle nehmen muss oder halt das, ob man eigenes machen darf. Und die haben halt darauf bestanden, das eigene zu machen. Aber die sind halt... Es ist dann halt so eine Sache, dass man mit normalen Messepreisen kann man dem normalen Anime-Fan einfach nicht kommen. Also das geht nicht zusammen. Ja. Also das merkt arme man halt. Arme Cosplayer sind arm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das so bei der Leipziger Buchmesse oder der Frankfurter Buchmesse ist, aber ich vermute fast, dass die da auch noch recht gehobene Preise haben werden, oder? Ja, aber da hat man Glück. Die LBM, Leipziger Buchmesse oder Frankfurter Buchmesse, die sind so gigantisch groß. Sie lassen Flaschen rein, also so Plastikflaschen, aber kleinere. Also man muss nicht seine kompletten Getränke oder Essensutensilien, die man irgendwie da mitnimmt, abgeben. Zum Glück, aber man muss sagen, bei der LBM, ich habe mir mal eine Cola gekauft. Danach dachte ich mir, reicht es noch für die Buskarte? Es wird eng. Ich war Student damals noch. Ich meine, inzwischen sollte man dazu sagen, es ist ja bei der Konichi auch echt gut. Also inzwischen lebt sich da auch ganz günstig. Also ich muss auch sagen, bei der Animuk habe ich auch da Pommes gegessen. Sehr gut. Ja, die waren super lecker, muss man sagen. Und auch was zu trinken holt. Und das waren normale Preise, muss ich sagen, war okay. Wirklich, kann man gar nichts sagen. Weil auch das kostet natürlich Geld, die kriegen sie auch nicht von Lau. Und muss sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis hat super gepasst. Ja, aber mit dem kann man auch super reden. Also wir haben da immer keinen Stress. Und der hat ja sogar extra, weil der war ja früher in dem hinteren Foyer direkt drin und hat seine Pommes angeboten und das ganze Fett, ja, Geruch ist total rübergezogen. Dann haben wir halt auch gesagt, geht das nicht irgendwie anders, weil es ist echt doof, die Jule, die hat abends gestunken in der Pommesbude, ja. Die war ja den ganzen Tag an der Kasse und hat Kanten verkauft, ja. Und die war so, lecker Jule, ja, super. Du hast immer Hunger bekommen, wenn du die Jule gekauft hast. Und dann haben die doch tatsächlich da hinten ein Zelt angebaut, was draußen sozusagen war und nach innen halt angeschlossen ist. Und seitdem ist das viel, viel besser. Mhm. Und passen sich halt auch den Besuchern an, weil davor hatten sie am ersten Jahr so richtiges Essen, also so richtige Mittagessen. Ja, ja, es geht hier nicht. Wie soll ich da so ein Vier-Gänge-Menü futtern? Das funktioniert nicht. Also ich hätte es gerne. Aber so ein Schnitzel halt, oder? Was weiß ich, was sie da hatten. Ja. Und jetzt haben sie halt mehr Snacks und das wird, glaube ich, auch ganz gut abgenommen. Also ich weiß, dass am Samstagabend dann irgendwann die Pommes leider ausgegangen sind. Hatten sie nicht damit gerechnet, aber am Sonntag haben sie es wieder aufgefüllt. Und ist echt super gelaufen, weil es ist halt so Handfood, also Fastfood ist halt super. Ich weiß gar nicht, am Samstag habe ich gar nichts gegessen, einen Apfel. Und dann kam ich irgendwann hoch und wollte was zu essen und war viel zu spät dran, gab es natürlich nichts mehr. Ne? Und dann hat mir diejenige, die super liebe Helferbetreuerin, noch was von dem Kaiserschmarrn warm gemacht. Also nochmal reingehauen in die Pfanne. Da gab es Kaiserschmarrn? Ja. Das war die Helferverpflegung. Die lassen sich nicht lumpen. Also das war schon gut. Da bin ich doch vorbeigelaufen. Wieso? Nein, verdammt. Das war echt also für die Masse, die man da ja wirklich am Tag macht. Wir hatten, glaube ich, tatsächlich fast 100 Helfer, ja, war das, ist das, also das ist eine Menge, wir kennen es ja von München Animex-Treffen, haben die das echt gut hingekriegt. Ja. Also für den Kaiserschmarrn musste man dann schon anstehen, weil die halt bloß so ein, zwei Pfannen hatten, wo sie das machen. Aber es war halt dann dafür auch wirklich extra für dich zubereitet. Das ist durchaus auch ein Luxus. Super. Ihr hattet einen privaten Koch? Geil. Immer. Krass. Ich glaube, ich werde bald Helfer bei euch. Das ist nicht die schlechteste Idee. Ich muss dann nächstes Jahr überlegen. Aber du musst dann nächstes Jahr ein WCS-Panel auf der Animo halten. Das schaffe ich ja auch. Also einerseits Helfer zu sein und ein Panel auf der Animo zu halten. Also das Panel, stimmt. Workshop, immer alles. Für Essen. Ja, so was wollte ich denn jetzt noch zu Nami sagen? Also ich muss sagen, ich hatte jetzt auch, was die Hanami angeht, auch mit den Helfern und mit der Con-Orga ja zu tun, war ja nicht nur Besucher, weil ich durfte ja da auch mit unserer Showgruppe auftreten, Monogatari, und hatte quasi dann die Kehrseite kennengelernt und ich muss sagen, super, echt super. Wie auch bei der Animog lief alles reibungslos, man hat uns eine Probe zur Verfügung gestellt, die Technik war die gleiche wie auf der Animog, das war der Fabi, ein super kompetenter Mensch, der einfach weiß, was er macht. Und mit denen man auch super arbeiten konnte und auch die Helfer hinter der Bühne. Die haben uns immer geholfen, es war einfach klasse. Und wenn irgendwelche Fragen waren und man stand da und hat echt so sich gedacht, so, oh Gott, ich weiß jetzt gerade mir links, rechts, Zeit, ich weiß nicht mehr, kam Helfer und hat gemeint, ja, kann ich das helfen, kann ich das, brauchst du irgendwas, soll ich hinrennen? Und auch eine ganz süße Story hatten wir, und zwar unser Benvolio quasi, wir hatten ja Romeo und Julia gemacht, ist erst so eine halbe Stunde vorher mit dem Zug aus München angekommen nach Zanami und musste unglaublich schnell rennen, Backstage, dass er natürlich auf die Bühne kommt zeitlich. Und die Helfer wurden informiert, dass wir ein panisches Mitglied noch dann haben, das dann herrennt. Und super, haben sie durchgelassen, haben ja gesagt, bist du Benvolio aus Monogatari? Sie sagte, ja. Und sofort geleitet nach hinten gebracht, so dass wir zeitlich anfangen konnten und sie war anwesend. Also es war echt super. Und auch im Vorfeld, Organisation war einfach klasse, kann mich nicht beschweren. Sie ist auch bei mir an der Kasse vorbeigefetzt. Ich habe sie gesehen. Sie hat kurz gegrüßt. Hat sie Hallo gesagt? Ja, hat Hallo gesagt. Oh. Hallo, ich muss weiter, tschüss. Das war süß, aber ich kannte die Geschichte, ja. Also das wurde, hast du mir, glaube ich, davor noch erzählt. Genau, ich habe jedem erzählt so, bitte lasst sie durch, sie muss Backstage. Nee, was ich ja viel mutiger finde, ist auf die Deutsche Bahn zu vertrauen. Ja, wir haben auch gesagt, wir müssen der Deutschen Bahn eigentlich einen Preis schenken, dass sie nicht zu spät gekommen ist. Wir saßen da, sie saß im und dachten so, Gott, hoffentlich, wenn die Bahn jetzt irgendwas macht, wir wissen nicht, was los ist. Eine Helferin hat dann auch mit dem Auto sie dann aus Mannheim abgeholt und schnell hergebracht, weil einmal umsteigen wäre ein Risikofaktor gewesen. Und wir danken der Deutschen Bahn an dieser Seite. Mhm. Danke. Ja, aber der Animog hat es ja wieder nicht ganz so einwandfrei funktioniert, oder? Da war ja wieder prompt an dem Wochenende von der Animog wieder irgendwelche Bauarbeiten, oder? Ja. Das war wieder so ein Streckendingens da. Das ist fürchterlich. Vor allem, das war schon der Running Gag, als das dann, weil, ne, wenn man halt anfängt zu planen, dann ist das halt noch nicht veröffentlicht, ja. Und dann wird das halt bekannt gegeben und wir so, kommt die Mail rum, das ging durch die Helferliste, ja, es war nur noch ein Running Gag, jeder hat drüber gelacht. Ja. Wäre ja auch langweilig ohne, oder? Und echt dann der Hit am Sonntag noch, haben sie die ganze Straße zugesperrt wegen Filmarbeiten. Ja, da haben sie wieder gedreht. Das war lustig, vor allem, weil man ja dann irgendwelche alternativen Wege gehen musste. Also das war Sonntagabend, so am Ende von der Convention, nachdem er abgebaut hatte und alle gehen so Richtung S-Bahn. Und dann hieß es irgendwie, die Straße ist gesperrt. Und jetzt dann hat man dann so einen alternativen Weg gezeigt bekommen. Und der ging halt erst einmal so irgendwie unter diesen S-Bahn-Strecken durch, ging dann erstmal in diesen Wald. Weil ich meine, du kennst der Fürstenfeldbruck, da geht ja die S-Bahn. Und dann jenseits von der S-Bahn ist halt Wald, da ist nichts mehr eigentlich. Da ist die Stadt zu Ende. Und dann hat man halt auf dieser Seite so erst einmal entlang gehen müssen und das war dann halt so der komplette Waldweg voller Cosplayer, die dann da so Richtung S-Bahn gepilgert ist, das war so. Ich hatte mich so ein bisschen an Silent Hill fast schon irgendwie erinnert gefühlt, also das war schon sehr surreal irgendwie, das Ganze. Vor allem war das auf der Abschlussveranstaltung noch so nett, ja, hat der Martin, der zweite Moderator, rausgehauen, ja, wobei, so 500 Cosplayer vor einer Absperrung wäre doch auch ein guter Flashmob, ne? Schade, dass das nicht funktioniert. Das hätte ich lustig gefunden. So wie, ihr sperrt hier die Straße ab, wir wollen hier aber durch. Ja, seid ihr euch aber sicher, dass alle Cosplayer wieder so bald draußen sind? Oder verirrt sich da jetzt noch einer? Es ist nicht so groß, glaube ich. Aber ich habe eine Bank gesucht und habe ja auch mit meinem Handy mir mal die Route anzeigen lassen. Das wollte mich auch durch diesen zwielichtigen Wald führen. Es war nur halb so lang, aber ich wollte da nicht durch. Nee, das war alles Plan, weil schließlich war das Thema der Animuk dieses Jahr Märchen. Was hat jedes Märchen? Einen dunklen, dunklen Wald. Punkt. Ach so, dann hätten wir noch irgendwie so Brotkrümel finden sollen, oder? Ja, Brotkrümel, dann hätten sie rausgefunden. Wahrscheinlich habt ihr es auch gemacht und deswegen sind alle wieder draußen aus dem bösen, dunklen Wald. Gab ja auch ein Knusperhäuschen. Das hatte ich gar nicht gesehen. Also ich hatte es, als die Moni das aufgebaut hatte, hier im Büro gesehen, aber auf der Con selbst ist mir das irgendwie entgangen, oder? Sie hat es hier im Büro aufgebaut und dann zur Con gebracht? Ja. Ja, und ich habe noch gemeint, das passt fein nicht in den Transport. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ihr baut ein Haus in einem Haus und fahrt es dann zur Con? Das war ja eine Styropor oder Styrodur oder wie auch immer. Okay. Ja, das hatten wir doch jedes Jahr. Letztes Jahr war es doch... Das war gar nicht letztes Jahr Retro, oder? Nee, das war Mafia letztes Jahr. Ach, Mafia. Mhm. Und ich bin so ein Bastelfan. Ich mochte eure kleinen Waldgeister. Ein Gott, waren die schnuffig. Und das Vorjahr hatten wir ja Retro, da haben wir so ein Gameboy ins Foyer gestellt. Das war sehr lustig. Das war total. Gemacht. Und das Jahr drauf mit Mafia, das war nicht so mein Thema. Und dieses Jahr, wobei es auch nett war. Also gerade mit den Klamotten und so sah ganz nett Märchen, aus. Märchen, ja. Du sagst märchenhaft. Mafia. Mafia, ja. Ja, Märchen war natürlich mein Thema. Ja, eben. Ich glaube, ich habe Anspruch auf 10 Jahre verwirkt, jeweils wieder mit Spracherecht bei den Themenauswahlen zu haben. Das stand dir mit der großen Schleife. Ach, das war toll. Ich hätte gerne Freundschaft als Thema. Ich sehe da keine Zukunft. Oh je, das wäre total toll. Ich finde, so abstrakte Themen mag ich ja. Ich bin für Freundschaft. Dann könnte man Glücksbärchen-Outfits anziehen. Liebe. Ganz viel Liebe. 10% mehr Liebe. Nee, 20% cooler. Huh. Der Kato geht gerade. Schaut misstrauisch, weil ich versuche mir gerade irgendwie irgendwas an aussagekräftiger Deko zum Thema Freundschaft vorzustellen. Irgendwie. Kriegt jeder Freundschaftsbändchen? Ja. Ja. Selbst geknüpft. Okay. Ja, dann gibt es einen Workshop über Freundschaft, wie in der Schule früher. Oh, ja, genau. Mit der Sicherheitsnadel an der Jeans. Und dann hast du da geknüpft. Das war so okay. Lustig. Das war toll. Aber gibst du willst doch bloß deswegen es haben, weil Friendship is Magic, oder? Ja, wenn man schon nicht Ponys machen kann. Ponys sind cool. Ja. Wobei Ponys war, glaube ich, sogar in der Liste. Weil irgendjemand, ich glaube, die Chico hat geschrieben, im Namen für Anni, Ponys. Und ich habe geschrieben, im Namen für Chico, Pokémon. Und dann stand da nur zensiert und ich so, ey, ja, weil der Michi hat ja, der hat so einen Filter übers Forum gelegt, über das Interne. Und immer wenn du Pokémon schreibst, ja, egal ob mit dem Apostroph da drauf oder nicht, dann steht da einfach nur zensiert. Und dann habe ich es halt komplett falsch geschrieben und die ganze Zeit an der Reihe halt Pokémon, dann auseinander und bla. Oh, und ich so, haha, eins davon geht sicher. Und am nächsten Tag waren alle auf zensiert. Und es geht auch schon das Gerücht rum, dass Pony auch zensiert werden soll. Wir hatten einmal auf der Webseite den 1. April-Scherz gebracht, dass wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Redlichkeitsnetzwerk dann so böse Wörter aus den RPGs verbannen, wie zum Beispiel Ficken oder Sex und so weiter. Und da hat es dann genauso zu diesem Wettrüsten geführt, stand zwischen den RPGlern, deren beliebtestes Thema, ja, okay. Ja, da erinnere ich mich sogar dran. Das war sehr lustig. Ja, bei uns muss man Pokémon zensieren. Das ist das häufigste Wort. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich es immer nur zufällig in den Raum fallen lassen, so ähnlich wie mit Carpador. Ja, wir haben es gesagt. Es gäbe keinen Podcast ohne dieses Wort. Ja, eigentlich genügend. Gut, was passierte sonst so auf der Animuk? Ich meine, wir sind ja jetzt bei der Animuk. Stimmt. Also, ich hatte Spaß. Das ist schon mal das Wichtigste, dass die Orgas Spaß haben. Die war ja schon Freitag diesmal und es waren eigentlich, also die meisten, die ich getroffen habe, haben halt von den Besuchern gemeint so, oh, es ist ja noch so leer. Aber es waren halt laut System, haben 500 Leute schon ihre Karte abgeholt gehabt. Mhm. Und das fand ich schon gut. Für einen Freitag, für Nicht-Ferien, für einen Konfortag mit, ja, es war schon ein Programm, aber es war halt noch nicht so viel los, ja. Und ich fand es eigentlich schön. Also mir hat das sehr gut gefallen am Freitag. Das war auch noch ruhiger. Ich hatte wenig geschlafen, weil wir hatten am Vortag Zipfelmützchen genäht für die Helfer, damit die Helferzwerge sein können. Das war ganz nett. Die waren auch weg. Also wir haben 50 gemacht oder so. Ich habe nicht mal eins angeboten bekommen. Tja. Oi. Dann die waren toll. Waren die halt schon weg, als du kamst. Hm. Ich kann dir eine nähen, wenn du willst. Ich habe noch ganz viel davon zu Hause, von dem Stoff. Ich habe viel zu viel gekauft. Ich habe gedacht, so eine Zipfelmütze braucht mehr Stoff. Ich habe 10 Meter gekauft, weil ich das für realistisch hielt, ne? Ist ja jetzt so Baumwollstoff ist ja jetzt nicht so unglaublich teuer, ne? Ja, Pustekuchen, Drittel gebraucht. Aber ich muss sagen, es ist ja total witzig. Ich bin in meinem Helferzimmer vorbeigelaufen, weil ich da was noch organisieren musste. Und dann saßen sie da alle, haben gegessen mit ihren Zipfelmützen. Das war ein saugeiles Bild. Wieso ich eigentlich das nicht fotografiert habe, weiß ich nicht. Es war so witzig, es sah echt herzig aus. Vor allem der Roman hatte ja so eine Lederhose an. Und, und ja, der ist mir sogar aufgefallen, ja. Ja, jetzt der sah sehr bayerisch aus. Jetzt zeige ich euch das Foto, damit die Reaktion hören. So geil. Das ist ja, total super, ja. Ich hatte ihn so live gesehen. Es ist also, saugeil. Es passt ja, voll wirklich. Mit dem Bäuchlein, was da noch rauskommt. Und der Kaffee im Hintergrund, das ist auch wertvoll. Ja? Und das ist jetzt die Rache dafür, weil die Anni wollte ja ursprünglich den Roman hier für den Podcast einladen, der hatte nur leider keine Zeit und das ist jetzt sozusagen die Rache dafür, oder? Genau, ja. Weil der Roman auch einer der Organisatoren von der Hanami ist. Richtig. Ja, mit dem war ich auch immer im Kontakt, wenn es über die Showgruppe ging und hat dann auch immer sofort E-Mails geschrieben und sowas. Der ist da fit genau. Drinnen. Das ist ganz lustig, du bist die Schnittmenge, weil auf der Hanami war der Roman fürs Programm zuständig und auf der Animuk war ich fürs Programm zuständig. Ja. Und ich war immer da. Genau, du warst immer da, ob Workshop oder Showgruppe. Und ich habe dich fast nie vergessen. Nein, du hast mich nie vergessen. Ich habe bloß die Workshops angeteasert und dann habe ich erzählt, Cosplay-Workshops, Perücken, sonst wie. Ich kam nicht gegen Brüste an, es tut mir leid, ich kam nicht gegen Brüste an. Brüste sind geiler als Bühnen, obwohl beides mit B anfängt, aber da war einfach Brüste interessanter. Ja, man hat auch deutlich die Reaktion. Also das ist ja immer bei der Eröffnung, geht zur Eröffnung, das ist immer lustig. Da stellen sich die Showgruppen kurz vor oder die war diesmal halt am Freitag und dann erzähle ich halt kurz, was es alles so gibt, damit halt die Leute wissen. Ja? Und ich wusste ja nicht, wie ich das ankündigen soll. Ich habe überlegt, ob ich es unter den Tisch fallen lassen soll. Oder ach, diesen Workshop meinst du, oder? Ja, ja. Ah, okay, jetzt bin ich auch wieder dabei. Ach so, Entschuldigung, weil der ging halt darum, dass du als Mann, wenn du eine Frau cosplayen willst, wie du das halt sozusagen optisch gut darstellen kannst. Hatten wir im letzten Podcast auch drüber gesprochen. Ach, ja, stimmt. Genau, oder halt für Frauen, die größer simulieren wollen. Und das verfolgt mich total seither. Dieser, weil ich wollte es ja nicht Brüste-Workshop nennen, deswegen hieß der Workshop ja auch Fake Boobs, nee, Cosplay Fake Boobs Workshop, ja. Und ja, das war aber dann natürlich während der Animuk der Titel schon begraben und es hieß nur noch Brüste. Aber der war sehr gut besucht. Der war super. Ja. Der musste sogar im Raum verlegt werden, weil so viel Interesse da war. Nein, ernsthaft. Und es war ungefähr gemischt von den Besuchern, männlich, weiblich. Ich war 5 Minuten drin. Die hat das auch super gemacht. Ja, es war also heiße Diskussion davor, wo es dann hieß, was, Brüste-Workshop? Und seltsam. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich bin ja auch Cosplayer. Von daher sage ich so, nee, macht's authentisch. Wir tun es ja auch abbinden und alles. Finde ich super. Und es gibt ja auch wirklich Karas, die mehr Brüste haben als normale Menschen. Und auch wir Frauen bräuchten dann da auch Abhilfe, sozusagen. Finde ich super. War also ein guter Erfolg für die Animuk. Ja, dann war ich doch auf der Hanami, ja. Bin ich einer Freundin begegnet, ja. Und die hatte so eine Schuluniform an und hatte auch dezent viel Oberweite, die sie sonst nicht hat, ne. Und ich natürlich mit dem Finger drauf, ne. Aber warst du auch bei dem falschen Brüste-Workshop und hab sie angepuppt. Ja, und? Also nett. Man muss auch sagen, das ist ein Running Gag jetzt auch, wo du letztens beim Podcast gesagt hast, ja, Tempos, man nimmt es nicht einfach da aus dem BH raus mit Tempo. Jeder, der so ein Tempo jetzt einhindert, ha, also aus dem BH raus, ha? Also du hast einen Meilenstein gesetzt. Das war ich gar nicht. Nein, das war der Tom, oder? Thomas, ja. Ja, aber du hast gesagt, du kannst doch nicht einfach da ausziehen, das geht doch nicht. Also ich hatte auf der Animuk die ganze Zeit mein Handy hier im Kleid drinnen. Also nicht auf der Seite. Ja. Weil mein Kleid ja sozusagen hier einmal geschlossen war an der Taille, Innenfutter, da konnte nichts durchrutschen und dann habe ich das Handy immer hier auf der Seite reingesteckt. Das ging ganz gut. Hat mich aber vor Schaden nicht bewahrt, weil es mich einmal voll hingebrettert hat. Also ich muss sagen, die ganze Con ist super gelaufen. Die Sonnies hatten so wenig zu tun wie noch nie. Wahrscheinlich, weil es nicht so warm war. Ja, also wir hatten beim letzten Podcast was angekündigt? 35 Grad im Schatten, oder? Das stimmt gar nicht. Ich habe nur gesagt, schönes Wetter. Ja, das heißt, kam dann raus und es hat geregnet, geschüttet hat's. Also es war echt Scheißwetter, man muss es so sagen. Aber es ist auch jeden Tag schlechter geworden, die Prognose. Das war, ich habe sie ja beobachtet seit irgendwie 4 Wochen vorher und das hat am Anfang nicht so schlecht. Das war wirklich das Traurige, das war wunderschönstes Wetter, dann war Animuk, echt mieses Wetter und danach wieder München im Sonnenschein. Das hieß die ganze Zeit, hieß es dann so, ja gut, bewölkt, ja, aber trotzdem warm, ja. Und am Ende war es dann einfach nur noch Regen und kalt. Das ist gemein. Also Leute, glaubt's nicht. München ist wunderschön. Es hat Sonne, glaubt's uns. Ja, hier kann man nochmal was super in den Biergarten. Ja. Ja, es war halt dann, deswegen, es hat mich ja dann auch wirklich überrascht, dass es hieß, dass doch so viele da waren. Ich glaube, das war jetzt die Animuk mit den meisten Besuchern auch. Ja, war ja auch ein Tag länger. Ist ja kein Kunststück. Ja, aber sagen wir, war es auch so am Samstag? Also ich meine, wenn man jetzt mal so die maximale Zahl der Besucher am Samstag jeweils so als Maß dann heranzieht, war die mehr oder weniger als letztes Jahr? Das waren ich dachte, mehr. Dass es mehr, genau. Aber mehr. Es war halt, wenn man außen rumgegangen ist, war halt nicht der Eindruck, dass es mehr waren als sonst. Also weil, nein, draußen, wo halt ansonsten so ewig viel rumgewuselt wird und so die riesige Wiese dazu benutzt wird, etwa 5 Dutzend Shootings dann gleichzeitig zu machen, war halt jetzt leer. Ja, das war schade, aber gut. Ja, es gab trotzdem hübsche Cosplay-Bilder. Ja, es lag halt auch da dran, okay, klar, draußen war es ein bisschen regnerisch. Also Cosplay-Bilder, Galerien haben es ja bewiesen, wunderbare Bilder. Mhm. Aber es war auch, die Animuk hat sehr viel angeboten und dadurch hat sich's verteilt in die einzelnen Räume. Und da sie ja wirklich so diese verschiedenen großen Räume haben in der Location, gibt es nicht so einen gesamten Sammelpunkt und dadurch verläuft sich's vielleicht für den Betrachter von außen schon. Ja. Wie ist es denn mit den japanischen Gästen gelaufen? Die gab es ja zum ersten Mal. Ja, wir hatten zum ersten Mal japanische Gäste. Die waren super nett. Die waren super freundlich. Die hatten Spaß. Ja, ich habe wenig mit denen interagiert. Die Japanerin war sehr süß, die Geigenspielerin. Das ist so typisches, süßes japanisches Mädel. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, ist die süß. Ja, wirklich. Ja, ich bin ja auch klein, ja, aber nicht klein und süß. Und also die hatten ihren Spaß und die haben richtig gefetzt. Also das Konzert war einmalige Spitzenklasse. Das ist halt ganz was anderes. Das war halt kein Pop, kein Dings, ne? Sondern das waren halt klassische Elemente drin, aber halt trotzdem schnell und ja, und das, also ich fand's wunderschön. Also ich weiß nicht, was so der Durchschnitts-Con-Besucher sagt, ja, weil für den vielleicht eine J-Rock oder eine J-Pop-Band ansprechender ist. Ich bin jetzt auch nicht im Durchschnittsalter von einem Con-Besucher. Ach, da würde ich jetzt aber die Besucher auch nicht unterschätzen. Also das ist, also mein Gefühl ist, dass man sich dann durchaus gerne auch auf sowas einlässt. Ich meine, früher war ja auf den Anime-Conventions auch häufig der Toru Tanabe unterwegs, der ja auch versucht hat, so da die Mischung dann zu machen, das heißt Anime-Openings und er selber als Opernsänger und mit seinen Pianisten dann halt das Ganze eher klassisch aufbereitet hat und das ist immer super angekommen. Das stimmt, ja. Und der Saal war auch voll am Samstagabend. Das war also schon sehr cool. Also es haben sich sehr viele angesehen, wir haben uns gefreut. Es hat alles ganz gut geklappt. Das zeitlich hat es nicht so gut geklappt mit den Japanern. Also ja, das hat den ganzen Zeitplan aus den Rahmen geworfen, weil das alles nicht so funktioniert hat. Und wir hatten da ja einen sündhaft teuren Klavierflügel stehen. Also der war toll. Ja, natürlich war der toll. Weißt du, was der gekostet hat? Der war toll. Wahnsinn, ja. Also schon allein die Miete. Und die Miete ist so elitär, dass du darfst den nicht mieten, ohne dass du den Hansi davor kaufst, der dir das Ding stimmt. So elitär ist dieser Flügel. Habt ihr den jetzt noch? Den Typen, der das stimmt? Ich meine, ihr habt den gekauft. Der macht das nur einmal für das Geld, wo du andere Leute verkaufen kannst. Nein, aber das war schon gut teuer. Also, und vor allem so ein, wir haben das gegoogelt, das Modell später, was das so Neukauf kosten wird. Ich habe schon wieder vergessen und wir wussten das Modell auch nicht hundertprozentig. Aber da hat eine Stadt, um so einen Flügel zu erwerben, einen Spendenaufruf gemacht im Internet. Das fand ich recht nett und wir hatten das auf der Bühne. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, lass dem Teil nichts passieren. Es war natürlich auch versichert, aber trotzdem der schöne Flügel. Ja, der ist, also war wunderschön. Wir haben ihn ja auch gesehen, weil er stand ja hinter der Bühne. Ja. Und der ist echt hübsch. Und der klang auch super. muss man sagen. Also hat man schon Unterschiede gehört. Der hat auch drauf spielen können. Ne? Ja. Also der war. Der war der Hammer. Der war der Hammer. Also so Klavier spielen können. Mhm. Und der hatte auch seinen Spaß. Also der hat da, also das hast du, ich finde richtig gesehen, dass der da passioniert halt Klavier spielt, ja. Also wirklich mit Leib und Seele. Der hat da reingehauen. Fantastisch. Hast du es dir nicht angeguckt? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da hatte dann zu dem Zeitpunkt, aber. Also das war ungefähr der Zeitpunkt, wo es mich total, ich war am Anfang kurz drin, ich habe halt die Probe mitgekriegt und dann bin ich hoch zum Ball, weil ich gucken wollte und schaulustig sein wollte. Habe ich von oben geguckt und habe die ganzen tanzenden Leute gesehen mit Masken, das war sehr schön. Und dann bin ich runtergegangen und letztes Jahr war da, wo jetzt der Ball war, ja unser Helferzimmer. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, voll elitär, der ganze große Saal war unser Helferzimmer. Nein, das Foyer von dem Saal war unser Helferzimmer, weil in dem Saal nichts war. Und dann hat uns das Veranstaltungsforum netterweise diesen Vorraum überlassen. Das war super, weil wir dadurch hatten wir dann die anderen Räume für andere Verwaltungssachen wie Showgruppen und Ziehkabinen übrig, die dann dieses Jahr halt sehr, sehr knapp waren. Und ja, und da ist halt so, da ist die Technik, die ist oben. Und dann läuft man so einen kleinen Gang und eine Treppe runter. Aber diese letzte Treppenstufe ist ein ganzes Stück weiter als die davor. Also es ist halt so ein breiter Absatz. Ja. Und ich halt mit dem Kevin im Gespräch, habe die Froni gesucht, weil ich sie was fragen wollte, mit ihr kurz was abklären, weil wir halt noch eine Idee hatten und Zeugs. Und sehe diese Stufe nicht. Und zing. Und dann bin ich dann ein Stückchen lang gerutscht auf dem Boden mit diesem traumhaft schönen rosa Kleid. Ja. So quer über den Boden geschlittert und mein Handy vor mir. Das hat es rausgefetzt, ne, natürlich auf der Display-Seite, so über den Boden geschlittert. Ne. Ich denke mir so, sehr gut, wunderbar. Ja. Und dann standen 5 Männer, aber ne, inklusive Sani, sofort neben mir. Ich dachte, wo kommt ihr denn alle her? Ja gut, wenn hier mal was passiert, für euch ist gesorgt, Leute. Also ich habe extra den Härtetest gemacht. Ja. Und hat jemand versucht, mir aufzuhelfen. Ich habe gesagt, warte. So, oh Gott, hast du dir was getan? Nein, ich glaube, ich habe meine Schuhe kaputt gemacht. Dann bin ich alleine aufgestanden. Oh, Aschenputtel. Ja, ich habe meine Schuhe dabei kaputt gemacht. Das war ganz nett. War der Prinz danach auch da? Nee. Verdammt. Schade, ne? Eigentlich ja. Die Gelegenheit. Das war die Gelegenheit. Du hattest ein Kleid, du bist gefallen, du hattest einen kaputten Schuh. Okay, Thema war Märchen. Thema war Märchen. Ja, Mist. Hätte ich mir mal aufhelfen. Da waren 5 Leute, 5 Männer bei dir. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, das war, oh Mann. Ich war konzentriert auf meine Schuhe. Auf dein Handy, um genau zu sein. Ja, das auch, aber dem ist nichts passiert zum Glück. Also der Punkt war, du hattest doch den Schuh dann mitgenommen, oder? Ach, verdammt, ich hätte den elegant darauf kommst du doch auch. Oh, Mist, ja. Oh, verflucht, das muss ich nächstes Jahr nochmal machen. Und das, liebe Leute, passiert, wenn Frauen selbstständig werden. Oh, verdammt. Der Prinz ist weg. Ich hätte den Schuh fallen lassen müssen, das ist ja doof. Nicht gucken, ob der okay ist und wieder anziehen. Genau. Das ist ja doof gelaufen. Das war so ein Mist. Ja, hättet ihr mir das nicht früher sagen. Wer ist jetzt Prinzessinnen in irgendein Schloss mit irgendeinem Prinzen, der gut aussieht? Verdammt. Naja, jetzt musst du weiterarbeiten. Ja, die Ani war ja sowieso schon Prinzessin Ani, also vielleicht. Hätte ich so einen bürgerlichen zum Prinzen gemacht. Nein. Es waren viele Prinzessinnen schon davor Prinzessinnen, wurden da nur Prinzessinger. Was weiß ich, keine Ahnung, gibt es irgendeine Steigerung von Blumen, von Prinzessin, keine Ahnung, Königin, Kaiserin? Auf jeden Fall war der Maskenball jetzt nicht überfüllt, aber es waren Besucher genügend da. Also den meisten Leuten war die Musik halt zu schnell, beziehungsweise wollten lustigen Walzer. Und es war auf jeden Fall halt besucht. Der Raum da oben ist eigentlich auch ganz schön. Man müsste noch mehr so zwischendrin ein bisschen mehr Programm machen, also auch während dem Ball, dass man halt irgendwie die Leute irgendwas Lustiges noch damit macht. Ja, mal gucken, wie wir das nächstes Jahr, ob wir nächstes Jahr wieder sowas machen oder nicht. Oder mit einem anderen Motto. Dieses Jahr war es ja extra ein Maskenball. Weil ich behaupte, die anderen sind nur Cosplay-Bälle, keine Maskenbälle, oder? Soweit ich weiß, ist jetzt Dokumi aber auch eine Art Maskenball jetzt gewesen. Keine Ahnung, aber Maskenbälle sind ja nichts selten ist, also wir sind ja hier in München. Das scheint aber schon so ein bisschen der ganz neue Trend zu sein, oder? Bälle? Also ja. Also, ja, mir fällt es jetzt halt zumindest in den letzten 1-2 Jahren schon verstärkt auf. Also ja, die Animok hat es jetzt zum ersten Mal gemacht. Die Hanami hatte das letztes Jahr zum ersten Mal, oder? Ja, die haben jetzt das zweite Mal dieses Jahr. Ja, genau, dann gibt es diesen Cosplay-Ball in Erfurt, der jetzt zum auch ersten Mal. Einmal, genau. Da gibt es Essen. Was? Das stimmt doch gar nicht. Der war auch schon öfters. Der ist ja, der ist zum ersten Mal bei uns. Animex. Ah, okay. Mhm. Mhm. Und den auf der Dokumi, der ist ja, ist der nicht, der hat den nicht angefangen? Also war der nicht der erste Kurs? Der war der erste, ja, das ist, glaube ich, jetzt das dritte Jahr gewesen. Mhm. Und der war ja schweineteuer. Ich habe geguckt, hast du irgendwie für 13 oder 14, 15 Euro erst eine Karte gekriegt. Also ich muss mal so sagen, Bälle sind natürlich eine schöne Entwicklung jetzt, die jetzt die Cosplay-Szene bekommen hat, weil halt einfach, ja, Cosplayer haben ja gerne große Kleider. Mhm. Außer heiraten darf man ja heutzutage gar nicht mehr so große Kleider tragen. Und das ist natürlich wunderschön, dann kann sie dann auch da halt wirklich was benutzen, wie sie sind, halt zum Tanzen. Mhm. Und Standardtänze sind halt wirklich was Tolles und es macht ja auch wirklich Spaß. Und diese Entwicklung ist wirklich toll, weil halt einfach alles gerade so unglaublich toll ist. Aber da ist sozusagen angeraten, dass man da auch kostümiert kommt, oder? Ja, also es gibt ja dieses Dresscode. Und Dresscode, finde ich, ist schon ganz wichtig, weil es ist ein Ball. Man darf nicht vergessen, es ist ja ein Event, es ist ein Ball und da sollte man dementsprechend auch natürlich ja festlich angezogen sein. Also du brauchst keinen Cosplay, aber du, es gibt gewisse Kriterien. Ja, ja gut, aber klar, Anzug oder so weiter, das ist halt dann das auf normalen Wellen oder so. Genau. Schuhe. Ja, das Schuhe. Ist ganz wichtig, weil das unterschätzen die Leute. Ja, Chucks sind keine Ballschuhe. Ach so, hast du das auch in der Aufzählung. Mehrmals. Das in der Aufzählung eben hatte ich auch noch vergessen. Auf der letzten Konichi gab es ja auch zumindest einen Tanzworkshop. Also einen etwas größeren. Stimmt, ja. Aber kein Ball. Nee. Ja, aber das war schon auch, glaube ich, mit dem Hintergedanken, dass man das dann bei den Bällen dann auch verwenden kann. Also finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Entwicklung, weil Tänze, also gerade Standardtänze und sowas, ist ja wirklich was Schönes. Ja. Und es geht in der Kultur jetzt so ein bisschen mal unter, jetzt in den heutigen Alltagszeiten. Und das kann man halt mal wirklich verwenden. Also hier in München gibt's ja Schwarz-Weiß-Ball, Herbstball, diese ganzen Bälle, was ein bisschen versnobbt sind hier in München. Und und gerade hier in der Szene ist es halt angenehm, finde mal einen Mann, der tanzt. Das ist ein bisschen seltener. Und geh mal in einen richtigen Ball, dann kann nicht zwei Frauen zum Beispiel miteinander tanzen, dann wird's rausgeschmissen. Aber und da überwiegt auch der Frauenanteil beim Tanzen. Also ja, das ist ja schon immer genau, so das war schon immer so, die Männer wollten nicht. Aber das ist bei unseren Bällen, also in der Anime-Szene, dann schon erlaubt, oder? Genau, das ist erlaubt und es ist auch kein Problem und es ist, macht dann auch echt Spaß. Das haben auch sehr viele gemacht, vor allem dann mit Cosplayer und natürlich Cosplayerin. Mhm. Also das hat auch schick ausgesehen. Paare, die crossplayen halt, also da ist ein männlicher Part und ein weiblicher Part oder auch zwei männliche oder zwei weibliche, also es ist egal, Hauptsache man hat Spaß und bei schöner Musik, bei schönem Ambiente, mit schönen Klamotten, schönen Cosplays, schönen Kleidern, es ist halt einfach toll und es werden auch alkoholfreie Cocktails angeboten. Ja, bei der Hanami war es anfangs nicht alkoholfrei und ich dachte mir schon, hey, wie haben die das rausgezogen? Dann war es irgendwann alkoholfrei, finde ich aber auch okay. Muss ich sagen, unterstütze ich, vielleicht bin ich jetzt alt und spießig, ja, ich gehe an die 30 zu, das weiß ich, aber es ist halt einfach so, es sind auch Minderjährige natürlich da und es muss nicht sein. Ja, das ist halt auf Animex Conventions, ist das so? Wir schreiben das ja im Endeffekt vor und sagen, wir wollen das halt nicht, weil wir halt eine Jugendveranstaltung sind und ja, aber auf der Hanami war das dasselbe Thema wie auf der Animuk, ne? Da hat halt der Caterer, hat ja das Hausrecht und hat das halt ausgeschenkt, weil er da natürlich nicht drüber nachgedacht hat und das halt auf seiner normalen Liste steht. Und dann musste halt ihn auch erst jemand wieder dran erinnern, ja, und dann wurde das halt auch weggetan. Aber auf der Animuk war es zum Beispiel genauso, ja. Da haben die auch, als die Con aufgemacht haben, die ersten zwei Stunden Bier angeboten, bis halt das einer gemerkt hat und gesagt, Leute, ne, das ist doch jedes Jahr dasselbe, ja. Dann haben die ihre lustigen Täfelchen, das Bier weggewischt, ja. Und dann war die Hälfte dieser Tafel leer. Nein. Das war so süß, ja. So, auf jeden Fall war auf der Animuk, waren also wirklich alle Programmpunkte echt gut besucht. Das hat mich persönlich sehr gefreut, vor allem, weil es halt, ich glaube halt auch ein bisschen wegen dem schlechten Wetter, weil die Leute viel drin waren. Das hat mich für die Workshop-Leute sehr gefreut, weil die Räume echt oft voll waren und echt die Leute rege dran teilgenommen haben. Und zwar auch nicht nur an diesem Cosplay-Zeug, wo halt die Leute einfach Interesse haben. Wir haben zum Beispiel auch einen Kyudo-Workshop, also japanisches Bogenschießen da. Der hat Freitag und Sonntag gemacht, jetzt also nicht den Haupttag, ja, wo also weniger Con-Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind. Und der war heiß begeistert. Also es waren jede Menge Leute, die wollten das ausprobieren und sich zeigen lassen. Klasse, ja. Und auch die Saalprogrammpunkte waren immer gut voll. Mhm. Und auch abends noch. Also letztes Jahr, ich habe ja immer das Problem, mit dieser Planung dann immer Angst, dass halt abends, wenn ich jemanden zu spät lege, dass die halt kein Publikum mehr haben. Und wir hatten ja sozusagen noch nach dem Konzert, was sich ja dann auch noch verzögert hat wegen den Instrumenten und dem Stimmen und dem Zeug, ja, hatten wir noch einen Comedian-Auftritt, ja, von der Max Improving. Und da dreiviertel des Saals war voll, okay. Und da war es schon spät. Das war super. Der hat die Leute so erheitert. Da waren echt viele drin. Ich konnte es mir nicht ansehen. Ich muss das irgendwie nachholen. Ne? Also ich höre immer von allen lustige Zitate da draus, aber... Ja, soll sehr gut angekommen sein, habe ich auch gehört. Ich war leider zu der Zeit nicht da. Ich habe gegessen. Okay, aber irgendwie eine Videoaufzeichnung gibt es nicht oder irgendwie zumindest öffentlich, also auf YouTube oder irgendwie so. Also wir haben eine Aufzeichnung und wir müssen die halt irgendwann mal irgendwo online stellen, was halt aufgrund der Größe dieser Datei ein noch nicht gelöstes Problem ist. Ja, aber ich kann es mir mal... Also irgendwie wollen wir gucken, dass wir es online kriegen, was echt schön war. Aber ich habe halt immer die Zitate gehört, Sailor Moon würde auch nicht weinen und habe es auch nicht verstanden. Klingt schon sehr lustig. Okay. Ja. Gut, Animuk, dann gab es ja noch andere Conventions in letzter Zeit. Also ich glaube, die Dokumi, die war ja gerade dieses Wochenende. Da war jetzt aber keiner von uns drei, oder? Nein, nur meine Partnerin vom WCS, meine Freundin Satoshi-kun, die war dort. Und sie hat eigentlich gesagt, es war echt hübsch. Schöne Location. Sie war auch am Abend bei dem Ball und hat eigentlich gesagt, es war eine echt hübsche Con. Hat viel auch da gesehen. Workshops wurden auch angeboten und sie hat dann, der Ball fand sie auch sehr hübsch. Wobei sie gesagt hat, eine Mischung vom dem Ball und von dem Hanami-Ball dieses Jahr wäre eine schöne Mischung gewesen. Und DCM hat sie dann mitgeholfen, weil sie da ja die Leitung ist. Ja, also die Dokumi ist ja dieses Jahr auch umgezogen, wer das nicht Ach weiß. Ach so, okay. Die ist ja jetzt, die ist immer noch in Düsseldorf, ja. Richtig? Aber die war davor ja in... Da, wo die Fantasy Days immer waren. Immer ist übertrieben, die waren da einmal. Also die Dokumi war da öfters. Aber ja, auch in dem Gebäude, das war ganz lustig. Und das, da ist eine Schule angrenzend, auf jeden Fall diese Schule hatten sie und das Gebäude da. Ich war da einmal, ich kann nicht viel dazu sagen. Und auch nur sonntags, weil wir samstags auf dem Pokémon Day waren in Bonn, in der Beethovenhalle. Oh, Retro, das ist voll kultig. Voll toll, die war voll leer. Und dann haben die alle in dem großen Saal, ja, haben die Pokémon gespielt. Das war so knuffig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das Trading-Card-Spiel, so wie es sich gehört. Ach, wie toll, das ist so richtig so alte in der Magic-Halle. Ja, was heißt alte? Das ist ja die neue in der Magic-Halle in Bonn. Ach so, in Bonn? Koblenz. Yes, ist ja Maria. Okay, nicht die Rhein-Mosel-Halle. Ja, da ist jetzt das Anime-Treffen genau. Koblenz. Also die sind jetzt da umgezogen? Ja. Krass. Ja, ne? Finden das ist toll. Auch. Ist der, also ich glaube ja, der Brunnen vor der Koblenzer Halle wurde von Jahr zu Jahr grüner. Und grüner und dunkelgrüner. Ich glaube, irgendwann stand das und man konnte was da rausschneiden. Also ja. Gut, dass wir umgezogen sind. So, und auf jeden Fall ist jetzt die Dokumi, habe ich gelesen. Ich habe das halt mir angeguckt online, ist jetzt auch in ein anderes Gebäude gezogen, was halt auch, so wie der Pfalzbau, halt wesentlich professioneller ist, also ein richtiges Veranstaltungsforum. Mhm. Also eine Halle, die dafür gebaut worden ist, dass da Veranstaltungen drin stattfinden. Die Dokumi ist ja an sich auch noch eine relativ junge Veranstaltung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft, aber also zumindest, also vielleicht so oft wie die Animuk oder wie alt ist die ungefähr? Also zumindest bei weitem nicht so alt wie die Konichi oder so. Mhm. Und also was mir halt auffällt ist, also jetzt gerade, ich habe jetzt gerade relativ gut den Vergleich, weil ja jedes Wochenende ist irgendeine Convention. Also kommendes Wochenende ist der Japan-Tag Düsseldorf, letztes Wochenende war die Dokumi, vorletzte Wochenende war die Chisaikon, dann das Wochenende zuvor die Hanami, dann war, glaube ich, tatsächlich mal eine Woche Pause, aber dann war auch schon die Animuk. Und ich sehe das natürlich bei uns jetzt auf der Webseite an den Serverlogs immer so quasi, wann am Sonntag gerade besonders, also normalerweise ist Sonntag immer der beste Tag, es sei denn, es ist gerade irgendwie ein Großevent, also so Leipziger Buchmesse, Konichi, Animagic, da ist dann halt am Sonntag immer absolut tote Hose und dafür dann am Montag und Dienstag so die komplette Explosion. Und da sehe ich so ein bisschen den Größenvergleich und irgendwie, da muss ich sagen, also von den bisherigen Conventions war klar die Leipziger Buchmesse dann natürlich das, wo der Ausschlag am höchsten ist, aber danach war wirklich die Dokumi und zwar mit großem Abstand die jetzt so am meisten reingehauen hat. Also sowohl was jetzt die Anzahl der hochgeladenen Fotos angeht, als auch so die Anzahl der Besucher, die am Sonntag nicht da und am Dienstag dann da waren. Also irgendwie Montag war ja noch Pfingsten. Ist das süß, ja? Das, also muss ich auch so sagen, ich bin ja zu Hause geblieben, musste arbeiten, Cosplay und habe gesagt, okay, ich bleib. Es war so langweilig im Internet. Ich dachte, boah, okay, ihr bringt mich wirklich zum Nähen, weil es ist nichts gewesen. Keiner war ja, da. Ja, also so von meiner Perspektive her würde ich jetzt auch mal so die Behauptung aufstellen, dass das somit einer der größten inzwischen ist. Ja, also die hat, also was heißt die größten, ne? Also Animagic und Nichi ja, wird sie nicht rankommen. Ja, aber wahrscheinlich so im Vergleich zu Chiseikon Animuk wäre jetzt die Vermutung, dass die fast noch ein bisschen größer sein könnte. Also Chiseikon hat ja nicht so viele Besucher. Ja. Auf jeden Fall hat die einen unglaublichen Zulauf. Aber das ist auch, also meines Erachtens Also klar, ich meine, in Düsseldorf ist es natürlich, also in Düsseldorf tut man sich natürlich relativ leicht eine große Veranstaltung machen. Ja, im Vergleich zu München, wo halt München ist und dann... Hallo? Ja, ja bitte? Willst du das hier weiter aus? Muckst auf? Naja, aber ich meine, schau dir mal irgendwie die nächsten München ja, und dann die nächsten 500 Kilometer ist ja, doch dann erstmal nichts, oder? Nein, da ist schon was. Da ist schöne ja. Natur. Berge. Ja, toll. Ja, Wiener, toll. Mach jetzt hier München nicht schlecht, okay? Nee, das ist ein altes Vorland hier. Ja, wir wohnen da, wo andere Urlaub halt nicht, machen. Da wohnt halt nicht der gemeine Anime-Fan. Das stimmt. Der ja, okay, wohnt in gewonnen. Rheinland-Pfalz. Ja, da sind wir. Nordrhein-Westfalen meinst du, oder? Also ja? Da halt Düsseldorf und sowas. Da, wo alles zusammengewachsen ist und nichts mehr dazwischen ist. Das ist Wahnsinn. Also die haben natürlich schon einen sehr guten Region. Es ist ein Ballungsgebiet Vorteil. Auf jeden ja. Fall. Und die haben einen unglaublichen Zulauf. Aber es gibt relativ wenige Vereinsmitglieder. Also Online-Aktive so. Natürlich sehr viele, aber von... Also dafür, dass da so viele Leute sind, die zum Beispiel auf so eine Messe gehen, gibt es relativ wenig Vereinsmitglieder. Ja gut, stimmt, das kann sein. Also wir haben ja auch, der Japan-Tag-Stand ist ja auch nicht immer ein Selbstläufer bei uns. Ja, da fehlen also auch die Vereinsaktiven. Er findet jedes Mal wieder statt, aber es ist halt jedes Mal so, dass wir es quasi von außen her auch mitstemmen müssen. Ja, da fehlt uns sozusagen das... Das also falls jetzt hier unter den unter jetzt den Hörern und Hörerinnen dann irgendwelche Düsseldorfer oder Umgebung sind, also Köln oder so ist ja auch da gleich, ist ja fast das Gleiche, hab ich mir sagen lassen. Ja, jetzt hast du es dir schon verstanden. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, das war jetzt schlecht, kontraproduktiv. Ja. Okay, bewerbt euch einfach. Genau, also ja, da sind wir nicht so verbreitet, kommt zu uns. Wir sind lustig. Wir haben Keks. So. Auf der Hanami hatten wir auch einen Anime-Stand. Den hat die Sandra gemacht. Stimmt, da habe ich sogar Fotos davon gesehen. Das war ganz nett. Der war oben auch in Richtung Mage Café. Also, ja. Ach so. War toll. Ja, aber wir haben ja dann in zwei Wochen, wir haben ja dann wieder eine quasi Convention vom Animex aus, nämlich die sagenumwobene Mitgliedervollversammlung. Genau. Ist doch in zwei Wochen, oder? Die ist in zwei Wochen, am Wochenende, also am Samstag nur. Und findet dieses Jahr in Kassel statt. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber wir haben es ja bisher so gehandhabt, dass wir immer umhergezogen sind. Letztes Jahr waren wir in Braunschweig, da wo das Animex-Treffen Braunschweig war. Dieses Jahr ist es Kassel geworden. Das haben wir erstmalig auf der Mitgliederversammlung abgestimmt. Ich fand es ja ein bisschen unfair. Aber gut. Ja gut, Kassel liegt halt wirklich sehr zentral. Ja, und wir kennen die Jugendherberge. Die kennen wir halt einfach. Ja, da war auch unser aktiven Tag. Und ja, das passt schon. Also vom Gelände, ich denke, dass da relativ viele hinkommen werden, schon allein einfach, weil es halt in Kassel ist und recht gut erreichbar ist. Das spielt halt schon immer mit und Übernachtungsmöglichkeiten halt viele gibt in Kassel, wenn nicht unbedingt. Wobei relativ viele ist natürlich jetzt bei der Mitgliederversammlung, sagen wir mal, eine andere Dimension, als wenn wir jetzt von richtigen Conventions reden. Also wie viele wir sind ansonsten immer so 50 bis 100 sind halt so das, was da so üblicherweise kommt. Also die Mitgliedervollversammlung ist ja so das Treffen von den Vereinsmitgliedern und wir haben 1000, 1100 Vereinsmitglieder. Also Treffen und es ist natürlich ja untertrieben, sondern das ist was man, also was heißt machen muss. Ja, also du hast natürlich eine gesetzliche Vorschrift, das ist deine Versammlung, wo halt auch dein Vorstand gewählt wird, ja, aber nur alle zwei Jahre, weil das dieses Mal nicht, Satzung ja. steht, dieses Mal nicht. Das heißt, es gibt halt nur Satzungsänderungsanträge, die könnt ihr halt auch nicht mehr stellen, weil das muss auch eine gesetzliche Frist vorher sein. Aber wenn euch das interessiert, dann kommt mal vorbei. Man darf auch als Nichtmitglied da sein, dann hat man kein Stimmrecht. Aber man kann auch noch Mitglied werden. Das ist auch kein Problem. Ja. Also es ist halt relativ angenehm, weil man da einfach mal so eine Plattform hat, also einfach ein Treffen, wo es dann auch mal dediziert einfach um den Verein geht. Weil ansonsten ist es ja bei den Conventions, da kommt man halt immer relativ wenig dazu, weil im Prinzip die ganzen Vereinsaktiven sind dann alle auf den, immer irgendwie Helfer auf den Veranstaltungen. Dann da kommt man da meistens nicht dazu, das so wirklich miteinander zu reden. Wir hatten auf der Animog unser Vereinsmitgliedertreffen, also da hatten wir es schon mal versucht. Das war auch so ganz nett, aber es waren halt so 20 Leute da. Ja, und auch Leute, die man nicht kannte oder nur Leute? Es waren schon auch Leute da, die ich noch nicht kannte. Ich glaube, so der wahrscheinlich der Galli und so, die kennen dann schon alle, aber ich weiß nicht, also ich hatte natürlich viele Gesichter schon mal gesehen, aber zum Beispiel die Leute aus Weilheim, also Weilheim ist zwar jetzt so direkt um die Ecke, aber die kannte ich halt einfach noch nicht. Tatsächlich nicht. Ja. Den Etienne und den genau. Anma. Aber die leiten ja ein offizielles Animex-Treffen. Ja, ja klar, aber ich kenne jetzt nicht jeden, der ein offizielles Animex-Treffen leitet. Nicht. Bloß die auf dem letzten aktiven Tag da waren. Also ich glaube, ich kenne viele. Aber ich komme euer auch rum. Ja. Genau, und die auf alle Fälle. Es gibt natürlich auch noch den Vorstandsbericht, wo dann zum Beispiel die liebe Anni einen tollen Bericht halten wird über das. Also halt einen Finanzbericht und einen Haushaltsplan. Also ich erzähle, was halt so finanziell passiert ist. Ja. Und ich muss halt einen Haushaltsplan aufstellen, der dann auch genehmigt wird, hoffnungsvoll. Und ja, das ist halt ein Bericht, der muss auch enthalten sein. Und das ist ja auch wichtig, auch schon um alleine wirklich diese Zahlen aufzuarbeiten, um selber einen Überblick zu haben und das vor allem auch Leuten zu vermitteln, die jetzt da nicht wöchentlich mit zu tun haben. Das ist ja eigentlich der Clou an der Geschichte. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin, weil ich muss das ja zum ersten Mal machen. Ich war ja zwar schon im Vorstand letztes Jahr, da war ich aber Schriftführer und da war dann die ganze Geschichte relativ einfach für mich, also relativ ist gut, weil dieses Protokoll dann später zu schreiben war also schon aufwendig. Also ich beneide die jetzige nicht rum, weil ich habe das sehr langsam gemacht und sehr vor mich hergeschoben, aber es hat dann geklappt zum Glück. Ja. Wie gesagt, diesmal haben wir nur Satzungsänderungsanträge. Das heißt, wir bleiben erstmal so in unserer Konstellation. Das ist ganz angenehm, anders wird es auch nicht gehen. Also wenn du jedes Jahr wechseln würdest, da würde ich nicht mitmachen. Weil gerade wenn du neu bist, ja, bis du dich da einfindest, also als Schatzmeister ja eh nicht. Ja, das geht nicht, dass du da ständig wechselst, ja. Und auch die anderen Positionen. Also ich bin schon ganz froh, dass ich jetzt, bevor ich diesen Schatzmeisterposten übernommen habe, auch davor im Vorstand war, weil wenn ich jetzt auch noch damit beschäftigt wäre, irgendwelche Abläufe und Hintergrundwissen, wo du einfach gar nicht weißt, wie zum Beispiel was läuft, da wäre ich völlig aufgeschmissen. Ja. Ja, das heißt, ich hoffe, ich krieg's gut hin, weil ich bin halt, also keine Hilfe ist gut, ne? Ich habe die anderen Vorstandsmitglieder, aber ich habe jetzt halt keinen keinen ehemaligen Schatzmeister, der mir irgendwie zur Seite steht und den, der es davor gemacht hat, den möchte ich auch nicht zur Seite gestellt bekommen, weil als ich das alles übernommen habe, doch sich sehr viele Rückstände aufgetan haben. Wie gesagt, ich habe so viele Sachen aus 2009 nacharbeiten müssen und 2010 und das würde ich nicht nochmal machen. Also, ich war halt sehr mit den Vorjahren beschäftigt, deswegen jetzt eigentlich 2012 ich noch nicht weiß, wie gut ich das überhaupt machen kann, weil ich ja vor allem 2009 und 2010 aufgearbeitet habe und eigentlich schon viel weiter sein möchte. Ich hoffe, ich denke, das wird dann schon alles passen. Wir haben ja eine Buchhaltung, wir haben einen Steuerberater, der bucht das alles. Aber ich werde das halt vor allem von den Kostenstellen nehmen und oder beziehungsweise habe es ja auch schon vorbereitet. Und das sollte auch alles so stimmen. Ja. Juhu. Ich hoffe, also ich hab's da ja zum Glück immer ein bisschen einfacher mit meinem Bericht, einfach weil ich das jetzt schon seit irgendwie 10 Jahren jedes Mal mache, mit einer Ausnahme, wo ich krank war. Und sich das auch doch immer recht stark überschneidet mit den Berichten, die ich dann halt immer als Workshop auf den verschiedenen Conventions dann halte, also sprich auf der Animog und auf der Konichi habe ich ja immer meinen Workshop. Und letztlich ja. Ja, aber du hast ja auch so ein schönes Thema, das ist ja auch interessant. Aber wenn so Leute, also für Websites interessieren sich mehr Leute als für irgendwie Zahlen. Ach, auf einer Mitgliederversammlung bin ich mir da gar nicht so sicher, also ob da das Interesse wirklich so ist. Also früher war es so, dass ich dann auf der Mitgliederversammlung wirklich auch immer gefragt wurde, so, wann gibt es denn dies und jenes Item? Oder warum wird das und das Fanart nicht freigeschaltet oder sowas, wo ich dann schon immer sagen habe müssen, okay, da ist eine Mitgliederversammlung vielleicht nicht ganz der richtige Rahmen, wo man solche Fragen stellt. Aber das ist eigentlich jetzt schon eine ganze Weile her. Naja, also ich finde das schon, also das werden ganz Also klar, oft, es ist ein relativ dankbares Thema, ja. Ganz oft Fragen an mich gestellt, jedes Jahr wieder, die ich überhaupt nicht verstehe. Komplett nicht. Ich weiß dann nicht, über was die reden. Und dann habe ich das Protokoll schreiben müssen. Und ich habe nicht gewusst, worüber sie geredet haben. Dann habe ich den Kater gefragt, was sind das und das? Dann hat er mir das erklärt, dann habe ich es immer noch nicht verstanden. Da hast du wieder leicht. Also wenn irgend so ein Treffenorger kommt und ich habe keine Ahnung, was Mehrwertsteuer sind oder so weiter, dann kommt von dir irgendwie so die Aussage, ja, dann lerne es. Das kann ich irgendwie nicht bringen. Wenn bei mir irgendwie die Benutzer kommen, ja, ich weiß nicht, was ein SQL-Statement ist, ja, dann lerne SQL. Nee, das klappt nicht. Also hallo, das sage ich überhaupt nicht. Nee, aber hallo, ich sage, frag Google. Google ist einfach, gute Idee. Passt. Das sage ich tatsächlich öfters. Ich erkläre es einmal, ja, und denke mir so, ich bin halt kein Steuerfachangestellter. Das verwechseln die Leute halt tatsächlich gerne. Ja. Ich bin Buchhalterin, tatsächlich, habe ich ja schon öfters erzählt, und habe dementsprechend Hintergrundwissen und kenne mich aus, aber unsere Buchhaltung macht halt jemand anderes, die auch eben eine Bilanzbuchhalterabschluss auch hat und eben beim Steuerberater arbeitet, das ist ganz was anderes. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich müsste ich mich komplett, um wirklich alles rechtsgemäß buchen zu können, nochmal komplett einlesen, ja, weil das ein komplett steuerlich ein anderes Thema ist. Ich bin in einer Firma, die in der Baubranche ist. Ja, frag mich über frag mich über Paragraph 13b, ja, das kann ich, ja, das ist ja kein Problem. aber ja, gut, ein gemeinnütziger Verein hat natürlich schon so ein paar besondere Wendungen, die man jetzt so als normale GmbH nicht hat. Genau. Also gut, klar, ich meine, eine Baufirma ist natürlich immer noch mal in einer völlig anderen Liga. Also da sind wir wahrscheinlich wieder deutlich einfacher von der Buchhaltung her. Aber selbst wenn man jetzt mal... Nee, das würde ich halt nicht mal sagen, eben weil du eben diesen... Du da bist ja ein gemeinnütziger Verein und da hast du dementsprechend für sowas Steuerbegünstigungen, aber nur für den ideellen Teil. Dann darfst du aber ja einen Wirtschaftsteil haben. Das wird aber ganz normal versteuert. Und das ist ganz schön tricky, ne? Also die Zusammenfassung, wie ich es so mal erklärt bekommen habe, ist, dass es letztlich so ist, als hätte man zwei oder drei verschiedene Firmen, wo allerdings bloß, also eine, die für den ideellen Bereich zuständig ist und eine, die halt für eher wirtschaftliche Tätigkeiten ist. Und dann darf halt im Prinzip das Geld bloß vom Wirtschaftlichen in die ideellen Firma überwiesen werden. So, ist das so ungefähr die richtige Zusammenfassung? Ja, das ist eigentlich relativ einfach, ja. So im Prinzip. Ja, das ist eigentlich ein nettes Beispiel. Ne? Und im Endeffekt, was halt wirklich wichtig ist, dass der wirtschaftliche Teil halt sein komplettes Geld wieder in den ideellen steckt. Das Problem ist bloß, es lässt sich nur recht schwer in die Wirklichkeit übertragen, weil halt irgendwie nie so richtig klar ist oder halt es nicht oder es zumindest nicht intuitiv klar ist, was jetzt wirtschaftlich ist und was jetzt ideell ist. Also zum Beispiel wir als Verein, wir würden ja sofort normalerweise sagen, also irgendwelche Treffen zu organisieren oder irgendwelche Conventions zu organisieren, das ist für uns halt eigentlich, das liegt uns am Herzen, dafür haben wir den Verein gegründet, also ist das doch eigentlich was Ideelles, möchte man meinen, aber so einfach ist es doch nicht. Ja, also für uns ist es, wir wissen natürlich, was ideell ist und was wirtschaftlich ist, weil uns das halt einfach das Finanzamt im Zweifelsfall sagt, ja. Aber natürlich für so den normalen Menschen oder unseren normalen Con-Besucher oder unseren normalen Treffenbesucher, ja. Oder auch für unser Verständnis von unseren Aktiven schon allein, die sagen natürlich, wie du sagst, ne, so ein Treffen ist doch ideal, das ist doch genau das, was wir machen, Anime-Fans treffen. Aber aus rein wirtschaftlicher Sicht ist das, du mietest da was und verkaufst Eintritt, ja. Und das ist natürlich wirtschaftlich. Das kannst du überhaupt nicht argumentieren. Das genauso wie eine Con, die ist. Naja, gut, man könnte es wiederum so argumentieren, weil unser Modell war natürlich jetzt wieder ein bisschen zu einfach insofern, als dass es da noch so dieses Mittelding gibt, nämlich diesen Zweckbetrieb. Ja, wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Ja, und genau, oder halt zum Beispiel bei der Webseite ist es ja so, da kommt es dann wieder so ein bisschen auf den Bereich drauf an. Also da tun wir ja doch irgendwie so mit einer Pauschale so Pi mal Daumen abschätzen, wie viel ist jetzt ideell, wie viel ist jetzt wirtschaftlich und wir müssen das halt so ein bisschen mit dem Finanzamt aushandeln. Ja. Du kannst mich gerne korrigieren, falls ich irgendwas zu undeutlich sage. Du erklärst es schon, ja, sehr einfach sozusagen. So einfach ist es halt nicht. Du lässt da schon sehr viele Facetten aus. Wie gesagt, das ist halt nicht so einfach zu erklären. Und ich bin, wie gesagt, auch kein Steuerfachangestellter und die Leute vermuten das immer. Und dann denke ich mir, da verdienen Leute gutes Geld damit und dann kriege ich halt irgendwelche Fragen wie, hallo, ich habe den und den gefragt, der hat gesagt, du kennst dich da super aus, ja. Also nicht mal ein Animex-Projekt, sondern irgend Hinz und Kunz, ja. Ich möchte gerne eine Veranstaltung machen in Buxtehude, ist mir egal wo, in Leverkusen. Nee, Bielefeld. Bielefeld gibt's nicht. Bielefeld, genau, ist ja egal, ja. Ja. Muss ich das dem Finanzamt melden? Oder wie melde ich das denn am besten? Oder, ja, was ist denn, wie melde ich mich denn als Gemeinnützigkeit an? Und dann das Erste, was ich sage. Spinnst du? Meld dich bloß nicht als gemeinnützig an, ne? Da, also, wenn du wirklich eine kleine Institution, also wenn du keine Eintrittsgelder nimmst, ja, dann ist Gemeinnützigkeit, dann kannst du das gerne versuchen, aber wenn du irgendwo Eintrittsgelder nimmst und wirklich nur ein kleiner Laden bist, ja, da wirst du ja nicht mehr froh. Da gibt's so viele Steuerrichtlinien, wenn du unter so einer bestimmten Grenze bist, ja, kannst du dich ja als Kleingewerbe anmelden, das ist, ne, da ist deine Abrechnung und fürs Finanzamt. Um nicht mal nur die Hälfte geringer, sondern das wird vierfach, fünffach so aufwendig, wenn du Gemeinnützigkeit anmeldest, ja. Weil da gelten für dich die ganzen kleinen Sachen nicht, ja, weil der Steuergeber ja sagt, du bist gemeinnützig, dann wollen wir auch sehen, was du da veranstaltest, ja, dann darfst du nicht einfach nur ein Kassenbuch führen, brauchst du doppelte Buchführung, ja, und dann kommt irgendjemand her und meint, wie melde ich denn Gemeinnützigkeit an? Dann versuche ich es halt freundlich zu sagen, dass das alles nicht so einfach ist und dass der sich das überlegen soll und bla. Und erkläre halt noch, was man so machen kann, was ich halt kenne. Aber frag doch mal dein Finanzamt. Da kommt nicht mal ein Danke. Oder ja, ja, danke für die Auskunft oder so. Ja gut, ich konnte mir ja nicht weiterhelfen, ja, aber nicht irgendwie noch so ein, oh, weiß ich nicht. Und bei Vereinsaktiven, da ist natürlich ja, dass man da versucht weiterzuhelfen, beziehungsweise auch weiterhelfen möchte. Aber irgendwo stößt man halt auch an die Grenzen, wie man es erklären soll. Also ich habe mal. Ja, ja, klar, aber an der Stelle muss man halt dann vielleicht da mal so in den sauren Apfel beißen und dann vereinfachen. Irgendwas muss man ja antworten. Wenn uns jetzt irgendwer fragt, ja, ihr seid ein gemeinnütziger Verein, was macht ihr denn Gemeinnütziges? Da muss man ja irgendwie was sagen können. Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel die DCM. Ja, ja, klar, die DCM. Ideell. Ja. Die Saku. Jetzt klar, Anime Pro ist natürlich ist ideell bei uns. Aber selbst bei Manga Mix, da wüsste ich es jetzt schon gar nicht mehr so genau. Also schon tendenziell eher schon, oder? Das ist auch ideell, ja. Mhm. Da ist es halt auch nur wieder schwierig, weil wir auch schon wieder was verkaufen mit. Ja. Und dadurch Umsätze produzieren. Und die Faustregel ist ja schon fast, sobald du Umsätze machst, hast du es verdammt schwer, das zu argumentieren, dass es noch ideell ist. Ja. Aber das geht dann auch zu teilen. Und letzten Endes das Kernproblem, das wir doch haben, ist doch, dass wir halt auch viele Bereiche haben, wo wir jetzt als Verein sagen, das wollen wir eigentlich fördern, das wollen wir eigentlich also unterstützen, aber halt doch vom Finanzamt dann halt irgendwie auch Vorgaben kommen, dass das Finanzamt da eine andere Sicht drauf hat, wie halt jetzt zum Beispiel die Treffen, wo wir sagen, hey, wenn wir da ein bisschen Geld reinstecken würden, dann wäre es uns die Sache wert. Aber es halt dann auch einfach die rechtlichen Vorgaben gibt, so dass man da doch dann zumindest ein bisschen rumtricksen muss, wenn man da Geld reinfließen lässt. Nein. Okay. Also du lässt da Zwischenschritte aus. Also das Finanzamt verbietet uns nicht einfach irgendwas. Ja, wir haben Gesetze in Deutschland, jede Menge. Unter anderem eben diese mit diesen Gemeinnützigkeit und diese Abgabenordnung, dass du eben deine wirtschaftlichen Gewinne, du darfst das halt nur in deinem gemeinnützigen Teil, in deinem ideellen Teil verwenden. Und das ist dir vom Gesetz her vorgeschrieben. Nicht vom Finanzamt in dem Sinne. Ja, ja. Ja, das ist schon wichtig. Okay, sonst klingt es so, als kommt das Finanzamt an unsere Tür, klopft da und sagt, ihr dürft nicht. Ne? Und das ist halt wichtig zu beachten, weil davon hängt halt deine Gemeinnützigkeit ab. Sonst darfst du nicht mehr gemeinnützig sein. Ist ja auch logisch, weil du hast diese Gemeinnützigkeit, um deinen Vereinszweck, ne, zu machen, auszuführen, den Leuten zu vermitteln und eben nicht, um einen Wirtschaftsbetrieb zu führen. Dann musst du ein Unternehmen anmelden. Und das macht's halt schwierig, weil, wie gesagt, wie du vorhin schon erklärt hast, für uns natürlich so ein Animex-Treffen voll in unseren Vereinszweck fällt. Also in unserem Vereinszweck in dem Sinne, wie es wir als Aktiven es begreifen, nicht, aber in dem Sinne, wie es jetzt halt dann vielleicht jetzt das Gesetz oder das Finanzamt, wer auch immer, begreift. Genau. Während wenn wir jetzt eine voll durch kommerzielle also wenn wir jetzt eine komplette GmbH wären, der Animex oder so, dann dürften wir das einfach unterstützen, so viel wir wollen. Genau, dann dürfen wir machen, was wir lustig sind. Aber dann wird es uns vielleicht auch gar nicht mehr geben. Also, weil das ja, ist also es hat zwei so Vorteile. Zwei Vorteile hat es. Also zum einen bringt Gemeinnützigkeit eine gewisse Steuererleichterung mit sich, also eine gewisse, wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob sich das unterm Strich wirklich rentiert bei dem zusätzlichen Aufwand, das man hat. Aber zum anderen, es klingt halt einfach viel besser. Ich meine, das war ja auch einfach der Grund, weswegen wir es damals angemeldet hatten. Wir hatten ja nicht genau gewusst, was das jetzt steuerlich so alles für Implikationen hat, sondern irgendwie Verein, ja, gemeinnütziger Verein, noch besser. Dann macht man halt gemeinnützigen Verein. Das stimmt halt. Und man kann sich halt wirklich hinstellen und sagen, Leute, hier ist eine Konichi, ja, das ist komplett ehrenamtlich organisiert. Da hat keiner einen Cent dran verdient, ja. Also von den ganzen Leuten, die da helfen, dass das Ganze ja organisieren, das machen die alles in ihrer Freizeit. Und das kannst du wirklich sagen, weil du ein gemeinnütziger Verein bist. Ja, du darfst ja sozusagen gar nicht deine Gewinne irgendwie, was weiß ich, zu sagen. Ich glaube, an der Stelle lässt du jetzt wieder ein paar Sachen aus. Also es würde theoretisch schon gehen. Ja, genauso. Ich meine, ich bin ja zum Beispiel hier angestellt, ich kriege auch ein Gehalt. Also, ja, wenn du jemanden anstellst. Genau. Richtig. Aber ich meinte jetzt eher so, wie man sich halt so eine typische GmbH vorstellt mit einem Geschäftsführer. Oh, die haben dieses Jahr so und so viel Gewinn gemacht. Dann kriegt er 10% davon. Mhm. Also so, ne? Ja, ja, genau. So okay, ist ja, es nicht. Ja, ja. Also, aber wenn, also ich würde behaupten, dass so der Durchschnittsbesucher oder auch einfach die jüngeren Leute, die halt auch gar nicht wissen, dass da das ein Verein organisiert, das halt schon denken. Ja, dass da bestimmt jemand ist, der sieht da gut Kohle für, ja. Und das ist halt einfach nicht so. Das ist alles ja, und genauso, ich meine jetzt sowas wie Vereinsmitglieder, also Leute, die Mitglied werden und dann halt einfach irgendwie Beiträge zahlen, um das Ganze zu unterstützen, das geht natürlich wirklich bloß mit einem Verein. Also so, dass man das den Leuten auch irgendwie erklären kann, warum sie das machen sollen. Ja, also ich sehe es jetzt auch gerade bei ihr. Sie macht das ja alles nur ehrenamtlich. Sie kriegt für diese ganze Arbeit, die sie jetzt gerade ja genannt hat, absolut kein Geld. Und da muss man schon sagen, Respekt. Der Kater vor allem schon. Ja, der Kater ja, ist angestellt. Und wir haben dann noch Angestellte. Also irgendwo so ein gewisses Nebeneinander gibt es natürlich schon immer. Wobei auch die Webseite kodieren ja ein Mordsaufwand ist. Und es ist halt bei uns jetzt in dem Fall auch irgendwas so ein Thema, wo man nicht mal eben jemanden anstellt, sondern also wo das halt dann schon auch in der Vereinsöffentlichkeit dann auch wirklich diskutiert wird. Also zum Beispiel, als es ja damals um die Anstellung ging, da hatten wir, glaube ich, anderthalb Jahre oder so zuvor wirklich dann das Ganze durchgeplant. Also wir hatten einmal auf einer Mitgliederversammlung überhaupt erstmal entschlossen, ob wir in diese Richtung gehen wollen und dann ein Jahr später auf der nächsten Mitgliederversammlung das dann wirklich nochmal bestätigen lassen, den Plan, wie wir ihn dann hatten, dann auch tatsächlich umzusetzen. Richtig. Du musst ja auch im Endeffekt deinen Plan vorstellen, was du nächstes Jahr so Ausgaben haben willst, ja. Und da ist natürlich ein Angestellter oder eine Angestellte, ist ja ein Riesenbatzen, das musst du ja aufs Jahr rechnen. Personalkosten sind die größten Kosten. Und vor allem die Nebenkosten, ja, also was du halt noch alles an Steuern zusätzlich zahlen darfst und was am Ende der Mitarbeiter rauskriegt. Es ist schon verdammt viele Ausgaben. Ja? Ich behalte auch, dass das nicht so ist. Halt dich an deinem Stuhl fest. Ach, also ich koste bei Weitem noch nicht so viel wie eine Halle für die Konichi oder so. Ja, also, dich gibt es monatlich, die Halle von Konichi nicht. Auch nicht aufs Jahr gerechnet. Auch nicht aufs Jahr gerechnet. Traurig, oder? So viel ist uns deine Arbeitskraft wert, siehst du mal. Ja, und ansonsten haben wir noch unsere, das haben wir eh schon erzählt, unsere Buchhaltungsassistentin, noch jemanden für den Webshop und unsere Werkstudentin, die eben Community Managerin macht. Ja, das sind halt alles Posten. Ja. Und genau, das wird halt finanziert einerseits durch die Wirtschaftsbetriebe, die wir halt haben. Genau. Wie das heißt jetzt, also die, okay, stimmt ja, kennt bei der Buchhaltung, da fließt von den Conventions was hin. Genau. Aber so jetzt, also bei uns bei der Webseite, die Leute, das finanziert sich schon über die Webseite selbst. Ja, du bist also, ja ein Wirtschaftsprojekt an sich. Also der Kato wird ja auch nicht von ideellen Mitteln bezahlt, ja, sondern der Kato wird ja tatsächlich von wirtschaftlichen Einnahmen bezahlt. Genau, das heißt bei uns die Werbung und vor allem Tofu halt dann die beiden Sachen, ja. Und das ist ja auch im Endeffekt nötig, weil so eine Website, allein um die irgendwie aktuell zu halten, da reicht der Kato eigentlich schon fast nicht, ne? Und dann wollen Leute irgendwelche Features haben. dann wird es schwierig. Stimmt, ich wollte ja eigentlich noch ein paar neue Features von der Webseite hier in dem Podcast vorstellen. Ja. Super, dass du diese Überleitung hingekriegt hast. Ja, ich meine, sonst wird es auch allmählich zu trocken. Genau. Ich weiß, das ist ein Thema, das interessiert uns jetzt, ne? Aber es ist, glaube ich, schwierig. Ja, aber das Tolle an dem Podcast ist ja, wir können den Leuten mal erzählen, was uns interessiert. Also von daher habe ich da jetzt auch gar kein Mitleid, dass es da mal ein bisschen um Steuern und so geht. Ponys sind toll. Mhm. Und Carpadors. Da mache ich jetzt nicht mit. Aber Kekse. Ich hätte gern ein Carpador-Waffeleisen. Gibt's sowas? Ja, in Japan. Soll ich dir was mitbringen? Du wirst das nicht finden, weil das war eine Special Edition zum Jubiläum von Pokémon. Du machst mich fertig. Zum Tausendjährigen, ich habe keine Ahnung. Und dazu, da gab es diese Pfannen. Ich weiß nicht, wie dieses japanische Ding heißt, ne? Aber diese. Da kannst du auch Süßspeisen drin machen, so kleine Backdinger, ne? Ja, das ist kein Waffeleisen, ich weiß bloß nicht, wie dieses japanische Teil ist, wo du auch so süße Bohnenpaste dann in den Teig reinmachst, kennst du sicher, die sind doch traditionell in Fischform, ja? Ja, die Taiyaki, oder? Ja, genau. Möglich. Ja, das sind diese Fische. Möglich, ich nenne es Waffeleisen. ist mir egal. Auf jeden Fall, du kannst auch, ja. Und das gab's in Carpador Edition. Okay, ich war im Pokémon Center in Tokio, der, ich dachte, riesengroß war. Das ist mein Wohnzimmer größer. Und da habe ich keine Waffeleisen gesehen oder Waffeleisen-ähnliche Dinger. Nur so klein wie dein Wohnzimmer? Na, mein Wohnzimmer ist ein bisschen kleiner. Aber ich habe mir das auch riesig vorgestellt in meinen Kindheitsträumen. Ja, ich dachte, blöckeweise das Poké-Center in Tokio. Ich direkt durch Roppongi durchlaufe in diese Nacht da rein, denke mir irgendwann, boah, ich bin angekommen, für Satoshi-kun gehe ich jetzt da rein, für meine Freundin. Und das war so, also da ist das so ungefähr so groß wie euer Büro. So groß ist es, ein Stockwerk. Und davor ist ein 16 Meter großer Pikachu an die Wand geklatscht. Es machte mir Angst. Okay, es machte mir Angst. Und die kleinen Kiddies, die sitzen davor mit ihren kleinen DS und sowas und spielen da. Ja, gut so. Ja, und da gibt's so einen Raum, da können sie irgendwas Feature-Dingster-Zeugster spielen und andere Pokémon, also zu meiner Zeit gab's nur 150, also irgendwelche 3000 andere Pokémons können sie da kennenlernen. Das ist da faszinierend. So viel gibt's gar nicht, unter 1000 aktuell. Kein blassen Schimmer. 150 und ich kann mir einen merken, er ist Pikachu. Und Carpador. Aber keinen blassen Schimmer, wie der aussieht. Kennst du keinen Feuerregel? Nein. Traurig. Es tut mir leid, ich oute mich. Kein Pokémon-Fan. Oh. Nein. Dann erkennst du ja die ganzen gar nicht den Unterschied zwischen Katschinka und Humanized und so ein Schmarrn. Nein. Ich bin ja gerade mal froh, dass ich den Unterschied zwischen Pokémon und Digimon kenne. Also die Digimon. Der eine ist in der Uhr und der andere ist ein Ball. Kapiert? Das ist hier so. Ach, Digimon. So einfach war das. Ja. Okay. Die sind nicht in der Uhr. Verdammt. Sag mal, hast du auch nicht Digimon geguckt in deiner Kindheit? Nein. Das ist ja Wahnsinn. Ich gehöre zur Sailor Moon-Fraktion auf ZDF und dann die ganzen anderen bösen Dinger mit Blut und sowas. Ich habe das doch auch alles geguckt und trotzdem Pokémon. Ghost in the Shell und sowas. Ich gehöre zu den alten Retro-Sachen, so mit Blut und Tod und Teufel. Keinen Gameboy? Nein. Ich hatte einen Computer, auf dem habe ich auf DOS gespielt. Ja, ich gehöre zu der Generation, wo es noch keinen Desktop gab. Mhm. Ich bin alt. Auf jeden Fall belästige ich immer meine ganze Timeline und mein Facebook, ja, immer mit diesem Carpador-Waffeleisen. Auch gerne hier nochmal einen Aufruf. Wenn ihr irgendwo so ein Teil sehen würdet, ja, ich zahle alles dafür. Ich versuche mein Bestes, wenn wir in Tokio sind, dass wir sowas finden. Ich gebe mein Möglichstes. Wir haben schon das Internet danach auf den Kopf gestellt. Das hat nicht funktioniert. Ich bin ja nicht der Einzige, der das haben wollte, ne? Es ist immer so, als wäre ich die Verrückte hier. Ja. Ich sagte, wenn ich so ein Teil finde und es dir bringe, will ich ein Carpador zum Aufessen. Ach so, ja, kein Problem. Kriegst du ganz viele. Jeden Super. Tag? Nein, nicht jeden Tag. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird für mich gekocht. Mann. Perfekt. Wir haben ja nicht nur Carpador-Fans in der Zuhörerschaft, sondern bestimmt auch Leute, die gerne unsere Website besuchen. Okay, also die vorige Überleitung war irgendwie etwas natürlicher, aber okay. Und da haben wir ganz tolle neue Features oder solche, die gerne umgesetzt werden wollen. Ja, also die demnächst halt umgesetzt werden. Also es war ja so, dass es gab ja jetzt eine Weile lang so praktisch im Tagesrhythmus irgendwie total neue Sachen, also so die neue Fanart-Startseite und die neue Kommentarsystem und so weiter ist jetzt die letzten Wochen wieder ein bisschen ruhiger geworden. Es gibt halt ein paar Sachen, an denen ich einfach jetzt gerade bastel. Also ich hatte ein paar Sachen davon auch schon bei dem Animog-Workshop vorgestellt. Eins Neues ist dazugekommen und Das eine Neue, was ich gleich einmal, wozu ich was sagen wollte, das war diese App. Also die hatte ich euch ja vorher schon mal kurz so gezeigt. Also da, wir werden ja häufig so ein bisschen gefragt, wie schaut's mit einer iPhone-App vom Animex aus? Also ich meine, wir haben jetzt eine für Android. Das hat ein Freiwilliger programmiert, aber es gibt halt jetzt noch nicht die Animex-App. Und die Neuerung ist, die wird es auch weiterhin nicht geben, sondern also einfach, weil wir können es uns nicht leisten. Das ist halt einfach nochmal so eine App, die wirklich die komplette Funktionalität von Animex abbildet. Das wäre halt einfach der Wahnsinn. Das ist so aufwendig. Man müsste halt wirklich alles nochmal programmieren. Und das, wo wir jetzt an der jetzigen Webseite 13 Jahre programmiert haben, also das ist so nicht realistisch, dass wir jetzt einfach alles nochmal machen. Und aber was ich schon vorhabe, ist, dass wir halt jetzt so einzelne Sachen von der Webseite herauslösen und als einzelne App dann auch anbieten. Und ich habe halt jetzt einfach so die letzten Wochen ein bisschen rumgespielt, einfach mal so ein bisschen mal ausprobiert, wie man jetzt so eine App schreiben kann, damit es halt sowohl für iPhone als auch Android als auch dann halt die anderen Systeme, die es da so gibt. Also so das Erste, was ich halt jetzt einfach mal so zum Test gemacht habe, weil es einfach ist und ja, ich halt einfach mal was womit ich auch fertig werde, dann brauchte, war halt, dass ich jetzt mal unsere Manga-Datenbank da eine App drum bastel. Also das heißt, wir haben ja bei uns ein komplettes Verzeichnis aller Mangas, die in Deutschland je erschienen sind, also fast komplett, das ein oder andere fehlt sicher, aber doch weitgehend komplett. Und es gibt halt noch keine App, die das hat, einfach nur ein Verzeichnis davon und hat auch die Möglichkeit dann zu markieren, was man selbst schon hat und was nicht. Und das ist halt jetzt dann einfach die erste App, die es jetzt schon relativ weit ist. Man kann dann halt, egal ob man jetzt gerade online ist oder ob man jetzt gerade offline ist, einfach durchsurfen, was ist jetzt in Deutschland schon erschienen, was ist bei dem und jenem Verlag erschienen, und hat auch eine Liste führen, was habe ich bei mir zu Hause. Also das ist mir einfach gekommen, als ich jetzt bei der Animook beim Bring and Buy stand und dann ein paar Mangas gesehen hatte und einfach nicht mehr wusste, bis wohin habe ich es schon, habe ich jetzt den Band 8 schon oder habe ich es bis Band 9? Und da wäre es halt einfach gerade praktisch gewesen, wenn ich das jetzt dann irgendwie so am Handy gehabt hätte und dann wüsste ich einfach, was ich schon habe. Und die Funktion haben wir ja auf der Webseite schon. Aber es ist halt einfach noch sehr viel, sehr viel praktischer, wenn man es dann auf dem Handy hat und dann halt nicht erst sich auf einer Webseite durchklicken muss und halt, wenn es halt auch dann funktioniert, wenn man gerade keinen Internetzugang hat. Ja, vor allem ist es ja, also ich kaufe ja immer ganz gerne, wenn ich mal auf einer Con bin, wenn da zum Beispiel Tokyo Pop ist, ja, oder sowas, lese halt viele Mangas von Tokyo Pop. Ich wollte jetzt nicht parteiisch werden, ja. So, aber ich fand das halt, sonst wo bestellt man es denn? Man geht ja auch nicht in den Hugendubel, ja, sondern man bestellt dann auf Amazon, ja, weil das kostenlos ist und das halt geliefert wird. Und ich denke mir dann immer, ich gebe mir halt meistens, ich muss die nicht gleich lesen, wenn die rauskommen, ja, das auf für eine Con und will es dann da kaufen. Und dann stehe ich da vor dem Regal, da stehen 1000 Mangas und ich denke mir, habe ich jetzt Band 6 schon oder noch nicht? Ja, so geht's mir auch immer. Ich denke mir immer, irgendwo hattest du eine Lücke. Keine Ahnung, nur wo. Und es ist echt super praktisch. Er hat es mir vorhin gezeigt. Das ist wunderschön mit Bildchen. Da sind immer die Cover drauf von diesen aktuellen Bänden. Und wenn man selbst die Nummer nicht weiß und ein Bildchen das erkennt, kann man sofort eine Liste führen. Also fand ich super kodiert. Das war echt klasse aus. Genau. Das ist jetzt halt einfach die Hoffnung, dass das jetzt in Zukunft relativ schnell geht, solche Sachen dann auch immer mal eben umzusetzen. Also es wird wahrscheinlich trotzdem nicht möglich sein, wirklich alles von der Animex-Seite umzusetzen, aber dass man halt mal, dass es überhaupt geht und dass man dann jetzt nicht eine App für Android und eine für iPhone und dann noch eine für Windows Phone machen kann, sondern dass man dann halt irgendwas hat, was für alle funktioniert. Das ist schon auch recht praktisch. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, das stelle ich mir auch gerade vor. Also klar, Website, das könnte ich ja gar nicht kodieren, was du ja kodierst, aber dann gerade nochmal für ein Phone, also für diese ganzen Smartphones-Gedöns, das ist ja ziemlich krass. Wo hast du dir das beigebracht? Oder? Ja, da ist natürlich, das Besondere dran ist halt, dass das schon ähnlich programmiert wird wie eine Webseite. Das heißt, normalerweise ist es ja so, dass irgendwie iPhone hat wieder seine eigene Programmiersprache und dann Android hat wieder seine eigene Programmiersprache und deswegen müsste man normalerweise ja für jeden was Eigenes programmieren. Aber letzten Endes gibt's halt jetzt sozusagen den Trick, wie man halt eine Art Webseite bastelt und dass man halt die Webseite quasi installiert und das geht halt bei allen. Und da muss man natürlich schon, es ist trotzdem keine normale Webseite, weil einfach, das bedient sich ja völlig anders und es muss ja auch funktionieren, wenn man gerade nicht online ist. Aber so von der Technik her ist es schon ungefähr vergleichbar, so dass man halt, wenn man es von der Webentwicklung her kommt, sich das dann relativ leicht auch aneignen kann. Es geht dann eher so um kleinere Sachen einfach, so diese kleinen Tricks, also die man dann machen muss, damit es auch wirklich flüssig geht. Also das ist auch so 100% zufrieden bin ich noch nicht, aber ich denke irgendwo 100%ig zufrieden werde ich auch nicht mehr. Also irgendwann muss man sagen. Also ich fand, es sah gut reichen, aus. Ja. Ja. Es sah gut aus, man konnte es super bedienen und einfach ganz leicht bedienen. Vor allem so einen kleinen Smartphone-Deppen wie mich. Ich und mein Smartphone, wir lieben uns, heißt ihn nicht. Und selbst das würden wir zwei packen. Und das Praktische ist natürlich, also dass wir natürlich dann auch jetzt die Verknüpfung zur Anime Pro auch wieder haben. Das heißt, wir haben ja in unserer Manga-Datenbank jetzt schon so die Information, welche Reviews bei Anime Pro dem zugeordnet sind. Und das kann man da halt auch gleich wieder mit reinbringen. Das heißt, dass man dann gleich die Links auf die jeweiligen Reviews auf Anime Pro alles hat. Also das ist halt einfach sowohl für Anime Pro ganz praktisch, weil die dann vielleicht noch ein paar zusätzliche Besucher haben. Also das finde ich einfach so eine nette Sache. Ja, vor allem, du kannst ja auch gleich den Artikel lesen. Das macht man ja durchaus auch, dass man gerne wissen möchte, was da drin ist, bevor man es kauft. Ja, so ein Inhaltsangabe-Gedöns, Geschichte. Ja. Jetzt die traurige Nachricht ist, es dauert wahrscheinlich noch ein bis zwei Monate wahrscheinlich noch, bis ich wirklich damit fertig bin. Alle heiß gemacht. Genau. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Demo. Allerdings, mit der Demo geht immer gar nicht so einfach. Also ich kann jetzt für Android kann ich eine Demo rausgeben, die kann dann jeder installieren, aber beim iPhone geht das halt leider nicht so. Das ist schade. Aber, gut, das ist wie Weihnachten. Um mehr man sich darauf freut, umso besser wird es. Genau. Vor allem gibt es ja immer auf der Website auch genügend Neuerungen, ja, die müssen ja auch immer alle erst gemacht werden. Ne? Genau. Jetzt hat sich dann ja das nächste. Entschuldigung. Okay. Alle gleichzeitig, sofort. Ab. Nein, ich war schon wieder beim nächsten Thema. Ja, ja, ich wollte jetzt auch einfach sagen, ja, es hat sich ja auch in letzter Zeit viel auf der persönlichen Startseite getan. Ach so, in der letzten Zeit? Ist das schon wieder länger her? Nee, ich wollte eigentlich sagen, ich bin jetzt gerade dabei, eine große Neuerung zu programmieren. Das heißt, noch? Da hat sich nochmal. Und zwar im Prinzip eine komplett neue persönliche Startseite. Also ich hatte ja im September oder Oktober letzten Jahres war das schon, dass ich da mal so eine Art Clickdummy erstellt hatte. Also so ein Konzeptentwurf. Den hatte ich dann schon so im kleinen Kreis mal rumgezeigt. Ich hatte ja auch im aktiven Blog damals schon geschrieben, dass sich da was anbahnt. Und es war halt dann einfach so, dass ich dann bei ein paar Punkten gesehen habe, okay, das ist so nützlich, das will ich einfach, da will ich jetzt nicht warten, bis die neue persönliche Startseite kommt. Da tue ich einfach das jetzt schon mal auf die jetzige persönliche Startseite rüber kopieren. Und ich meine, also so vom Aussehen her ist es ja schon ein relativer Unterschied. Also es geht ja jetzt um diese Themen. Das Themenkästchen ist jetzt neu, wo man sieht, was jetzt bei den abonnierten Serien neu dazugekommen ist, welche verändert es genau. Das ist ganz klasse. Und was war noch? Die Erwähnungen und Interaktionen, die waren auch noch neue. Dass man sieht. Und das ist ja auch rein optisch, es ist schon deutlich anders wie die anderen Kästchen. Zum einen jetzt vom Aussehen her wird sich der Rest dem ein bisschen anpassen und was halt vor allem, es soll deutlich mehr an Informationen wirklich auf die persönlichen Startseite kommen. Das heißt, zum einen die Thumbnails selbst, aber halt auch jetzt zum Beispiel solche Sachen wie, wenn jetzt im Kontaktekästchen dann steht, XY hat seinen Steckbrief verändert, dann kann man halt jetzt, aktuell ist es ja so, dann klickt man da drauf und dann sieht man den Steckbrief, wie er neu ist und man muss sich das alles zusammensuchen. Und dann, es kommt dann halt sowas dazu, dass man da dann, wenn man bloß mit der Maus dann drüber fährt, dann erscheint da halt so ein Pop-up und da sieht man halt wirklich jetzt, also wie bei so einem Wiki im Prinzip, welche Zeilen sich geändert haben und was neu dazugekommen ist und was nicht mehr da ist, solche Sachen. Oder halt, wenn man über einen Weblog-Beitrag fährt, dann sieht man halt schon mal die ersten 2-3 Sätze angeteasert. Genauso, wenn man jetzt irgendwie dann sieht, in dem Zirkel waren in den 2-3 Threads irgendwas aktiv, dann kann man halt schon mal sehen, welche Threads das sind. Und wenn man drüber fährt, dann halt auch, wer drin gepostet hat und ungefähr, womit es losgeht. Also halt einfach so, dass man sehr viel mehr auch wirklich von der persönlichen Startseite aus schon sehen kann. Ja, das ist ja bei den Fanarts im Endeffekt so ungefähr, oder? Weil wenn man da über die Fanarts drüber fährt, dann sieht man das Bildchen ja auch schon. Genau, wobei so ein Thumbnail sieht man dann standardmäßig. Ach so, ich, da weiß ich jetzt noch nicht, ob man das vielleicht irgendwie konfigurierbar macht oder nicht. Ich bin jetzt immer nicht so der Fan von alles überkonfigurierbar machen, weil letzten Endes das ist, am Ende hat man braucht halt trotzdem irgendwo eine Standardeinstellung und man will, dass die Standardeinstellung für alle möglichst gut ist. Das heißt, es ist auch klar, wenn ich jetzt da irgendwie bei der persönlichen Startseite was ändere, dann wird es erstmal ein gewisses Aufschreien gehen. Dann werde ich natürlich an einigen Stellen wahrscheinlich wieder zurückrudern müssen, an anderen Stellen vielleicht nicht. Das heißt, da muss man dann wieder so ein bisschen austarieren, ja, wo man es wie flexibel macht, wie jetzt so à la wie mit der Sidebar oder so, da haben wir es ja auch so, dass das jetzt, also wo ich sage, okay, das ist jetzt die Standardeinstellung, aber da gibt es halt so viele, die sagen, okay, sie wollen jetzt die nicht Sidebar haben oder so, dann lässt man das halt noch da. Ja, ich bin so ein Mensch. Und da muss man halt wirklich schauen, also was halt ist, ist halt immer wirklich das Problem, ist es bei jeder Neuerung, die man machen, heißt es halt immer, kann man das nicht konfigurierbar machen, dass man es auch abstellt. Es ist halt so, im Prinzip ginge das bei jedem, aber wenn ich das halt jetzt über 13 Jahre hinweg bei jeder Änderung, die wir machen, immer konfigurierbar machen, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Einstellungsmöglichkeiten man hätte, um sich dann sein richtiges Animax zusammenzustellen. Ja, ich hätte gern die persönliche Startseite mit den Kästchen von 2005, von der Manga-Datenbank die Version von 2007, von den Fanart-Kommentaren die von Februar 2008, außer das sieht bestimmt komisch aus. Ich würde mich da durchklicken. Das ist ein Patchwork. Also es ist ganz klar, also Animax ist in der Hinsicht, sagen wir mal, ein bisschen, sagen wir mal, eher das Expertensystem als jetzt dein Standard-Social-Media-Dienst, wo man normalerweise relativ wenig konfiguriert kann, was halt auch vom Anfang an aber auch sehr einfach zu bedienen ist. Das sind wir eher so in die Richtung, alles eher ein bisschen flexibler halten, dafür halt auch alles ein bisschen komplizierter. Aber das kann man halt auch nicht ins beliebige Extrem treiben. Also die Neuerung, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, gerade diese, wo man von seinen Serien, gerade die Fanarts und die Cosplays und die ganzen Fanfictions und Tod und Teufel sieht, finde ich super. Dadurch bin ich viel mehr Aufmerksamkeit geworden, gerade wenn es neue Bilder gibt. Und auch die Erwähnung, gerade diese Kommentare unter Bildern, dass man da antworten kann oder unter Cosplay-Kommentare, ich bin ja eher der Cosplayer daher, dass man da jetzt antworten kann, finde ich super. Weil es war immer übers Gästebuch, dann war der andere das Gästebuch abgesperrt, dann musste man dem eine ENS schreiben, um Danke zu sagen. Es war dann immer so ein bisschen aufdringlich. Und genau, und man wollte nicht selbst kommentieren, weil das dann wieder irgendwie so wirkt, als wollte man irgendwie die Zahl in die Höhe treiben. Genau, selbst kommentieren fände ich ganz, ganz schrecklich, weil das sieht blöd. Ich finde es immer nicht so schrecklich. Aber okay, das sehe ich jetzt ganz klar, ich bin da in der Minderheit und ich habe mich da überstimmen lassen. Ja, weil ich finde, es sieht nicht gut aus, wenn man einfach da dann 15.000 Antworten hat, weil ich muss sagen, auch ich lese gerne die Kommentare auf den Bildern von anderen durch, weil ich möchte gerne die Gedankenwelt von den anderen noch mitbekommen, was das denen gefällt und wieso, ob es denen sagt, ja klar, ich fand jetzt die Farbgebung da schön, das sehen noch andere genauso, die sehen noch was ich noch nicht gesehen habe. Und wenn ich dann erstmal über 15.000 andere Kommunikationen von dem Cosplayer oder von dem Fotografen sehe, der arme Fotograf kriegt ja dann auch ganz viele Mitteilungen, dass ein neuer Kommentar kommt, was ihn ja eigentlich nicht betrifft oder weil meine Cosplayerin was fragt oder umgekehrt. Und daher finde ich das mit den Antworten echt super und es macht auch Spaß, die Kommunikation damit aufzubauen. Ja, und was halt vor allem jetzt aber auch aus meiner Sicht jetzt wiederum das Wichtigste an dem neuen System war, ist, dass es halt jetzt bei allen Fanwork-Bereichen jetzt ungefähr dasselbe System ist. Weil das war halt zuvor, also das ist bei vielen Bereichen so, dass wir halt einen totalen Wildwuchs auch haben. Also bei den, das mit den Antworten gab es bei den Fanarts in eingeschränkter Form schon. Also die erschienen dann wie normale Kommentare, aber derjenige, der den ursprünglichen Kommentar geschrieben hat, hat zumindest eine Benachrichtigung darüber bekommen. Bei den Doujinshis gab es dann schon Antworten, allerdings mit Einrückungen, bis zu 4 Ebenen. Allerdings nicht mehr als 4 Ebenen Einrückungen. Also das heißt, so ein Misch aus normalem Kommentarsystem und dann unserem Forensystem. Bei den Fanfics war es wieder ein bisschen anders. Also das war, glaube ich, auch so das Anliegen jetzt so daran, dass man sich da jetzt ein System hat, auf das man sich auch mal einigen kann. Das hat jetzt gerade im Fall von Doujinshi so ein bisschen eine Einbuße bedeutet, insofern als dass die halt bis jetzt so 4 Ebenen hatten und jetzt bloß noch 2 Ebenen. Also Kommentar und Antwort auf Kommentar, das sind 2 Ebenen. Aber es ist halt jetzt, ich glaube, in dem Fall ging jetzt halt Einheitlichkeit vor. Das und macht optisch auch was her, muss man sagen. Gut übersichtlich. Vor allem, dass es jetzt auch einheitlich ist bei den verschiedenen Sachen. Genau. Mhm. Und da kommt ja nochmal das Nächste dann auch zu auf uns zu. Da wird es auch nochmal Diskussionen geben. Wir haben im Prinzip denselben Wildwuchs auch bei den Empfehlungen und Favoritensachen. Es löst wieder jeder Bereich ein bisschen anders. Also Empfehlungen, bei den Fanarts gibt es ja Empfehlungen. Also ich empfehle irgendwas, das sehen dann die anderen in den blauen Balken und in den Kontaktekästchen und es gibt die Favoritenlisten. Das gibt es bei den Fanfics auch. Bei den Weblogs gibt es Empfehlungen und es gibt Abos auf einzelne Beiträge. Es gibt aber keine Favoritenliste. Das ist einer der häufigst gewünschten Features bei den Weblogs, dass es jetzt da auch eine Favoritenfunktion gibt es, dass ich halt einfach für mich meine Lieblings-Weblog-Beiträge merken kann. Ist jetzt aktuell noch meine Bedenken, was das angeht, ist halt, dass man dann plötzlich drei recht ähnliche Funktionen hat. Also wenn mir jetzt irgendein Weblog-Beitrag gefällt, dann kann ich den empfehlen, dann kann ich den abonnieren und dann kann ich den auf meine Favoritenliste stellen. Und das ist halt so ein bisschen arg redundant. Also das ist nicht so schön, wenn man da drei komplett verschiedene Funktionen hat, die zwar alle so ein bisschen unterschiedlich sind, von der Funktion her, aber halt doch auch relativ ähnlich. Also und bei den Fotos, da gibt's ja zwei Empfehlungsfunktionen. Also da gibt's jetzt die Empfehlungsliste, dass die andere das in den blauen Balken dann sehen. Und es gibt dann aber noch so Art Favoritenlisten, wobei die Favoritenlisten in drei Typen unterteilt sind und eine davon heißen Empfehlungen. Also es ist von der Begrifflichkeit her etwas seltsam, weil Empfehlungen da plötzlich zwei komplett verschiedene Sachen irgendwie bezeichnet. Also das heißt, irgendwie da ist auch so ein Punkt, da muss, glaube ich, ein bisschen was Einheitlicheres her. Das Ganze mit den ganzen Weblogs, da ist genauso viel Drama wie in der Cosplay-Szene. Jedes Mal wieder. Oh Gott, da gibt's jetzt einen Empfehl-Button. Oh Gott, der sucht seine Haarspange. Mein Gott, dann soll er halt eine blöde Haarspange. Okay, das ist dann wieder ein anderes Thema. Suche einen Mitbewohner für bla. Ja, wie wär's, wenn du mal in den Betreff reinschreibst, für wo, du Depp? Ja. Dann wird es vielleicht auch jemanden finden. Also, naja gut, das ist jetzt natürlich, jetzt aktuell haben wir das Thema ja wieder nach den ganzen Conventions und nach, also weil ja jetzt gerade die Conventions so massiv waren und nach jeder Convention gehen halt die Suche und gefunden Weblog-Beiträge los. Ich suche meinen Memory-Stick. Ja, genau. Und, ohne Witz. Also, und, die Hanami hat meinen Memory-Stick gefressen. Dann schreibt einen Weblog-Beitrag und dann empfehlen wir das alle. Nein, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob das bei irgendjemandem hilft oder nicht, aber Punkt ist, die Leute machen es halt. Und, ich habe so einen Süßen gelesen, da hat irgendjemand einen anderen Fan auf der Autobahn getroffen und hat es halt an dem Klump im Auto erkannt. Ne? Die müssen sich dann fröhlich gewunken haben, eine halbe Stunde lang oder so, weil die halt durch eine Baustelle gefahren sind, ne, und bla. Und dann hat die am Ende, ne, über diesen Weblog den gesucht und den Autotyp halt noch gewusst. Das war so die Farbe und bla. Und das war so witzig und ich fand das ganz nett zu wissen, wer denn in diesem Auto saß. Ja? Ihr habt uns durch die Baustelle belustigt. Ja? Und die haben sich am Ende tatsächlich gefunden. Ja? Also, oh, wie süß. Ich fand das so und die Überschrift war so niedlich, ne, kleiner, süßer, roter Opel Corsa sucht, bla, ne, irgendein Peugeot, glaube ich, oder ich weiß überhaupt nicht mehr, welcher Autotyp, aber es war so nett. Ich glaube schon, dass man sein Zeug teilweise findet. Also es sind schon auf jeden Fall hilfreich, klar, logisch. Und aber es gibt halt die Gegenbewegung, die Leute, die sich davon immer wieder tierisch genervt fühlen und dann wieder entsprechende Anti-Weblog-Beiträge schreiben und so, sehe ich ein bisschen relaxter. Ich kann man dann nie halt jedem gleich irgendwie. Also ich finde manche Anti-Blogs aber auch sehr kreativ. Oh ja, wie zum Beispiel das Animex-Logo, wo das X durch irgendwelche Scheißehäufchen ausgetauscht wurde. Ja, was war denn das? Also ich habe es nur gesehen, dachte mir, okay, das gut. Das hat, glaube ich, keinen tieferen Sinn gehabt. Nein. Also ich muss sagen, bei Animex ist scheiße, bei dem Weblog-Titel hätte ich ja alles Mögliche vermutet. Aber man muss sagen, sie hat sich Mühe gegeben. Ja, ich fand es auch kreativ. Okay, jetzt erste Iteration zurück. Wir waren bei Suche und Verkauft. Bei mir kommen halt dann häufiger so die Feature-Anfragen ran, ob wir denn nicht bei uns in dem in dem Eventkalender halt eine entsprechende Funktion einbauen können, dass man sich da halt auch in dem Eventkalender dann markieren kann, was man jetzt gefunden hat. So Lost and Found-mäßig. Ja, genau. Ja. Das, ist ja das klingt ja natürlich total sympathisch. Schaut nur keiner rein und schreibt jeder weiter. Ja, also ich kann mir das mit dem Gefunden, kann ich mir wenn dann so vorstellen, wenn jetzt das Münchner Treffen halt, die tun das halt momentan über Twitter, dann irgendwie fotografieren das und tun das dann über Twitter irgendwie schreiben, so, hallo, das wurde gefunden oder so. Und das kann man darüber dann auch noch machen. Bei dem Gesucht, klar, da könnte man sagen, hey Leute, wenn ihr irgendwas gefunden habt, wenn ihr irgendwas verloren habt und das sucht, dann schreibt es da rein. Allerdings damit es dann wahrgenommen wird, bräuchte es dann wiederum eine Empfehlenfunktion irgendwie. Weil ansonsten hat man wirklich das Gefühl, das geht dann wieder unter und dann schreibt man es halt am Ende doch wieder in seinen Weblog dann rein. Und ich glaube, wenn man, also das heißt, man bräuchte schon irgendwie eine Möglichkeit, damit man da darauf aufmerksam macht. Und das heißt dann wiederum, dass die, die sich jetzt über die Weblog-Beiträge gestört fühlen, dann über diese Funktion wieder gestört fühlen. Also dann, insofern ist halt ein bisschen die Frage, was wäre dadurch so groß gewonnen? Kannst du unten so ein Eck machen, was dann blinkt? Ja, also ja, toll, klar, es steht schon auch noch irgendwie auf der Agenda. Ich glaube bloß, dass wenn jetzt die sich jetzt gerade dadurch gestört fühlen, dass die Leute das in den Weblogs schreiben, die würden sich halt dann davon gestört fühlen. Insofern oder so befürchte ich, dass es halt jetzt nicht so richtig so gegen den Bildschirm klopft. Oh, ja. Was gefunden? Auf dem Event warst du, hier wurde was gefunden. Oh Alter, hier, ist das, schau mal. Hier, schau mal, da, eine Haarklammer. Du warst doch auf der Hanami. Hast du eine Haarklammer auf der Hanami? Das ist toll und es muss blinken und sprechen, bitte. Oh Gott. Ja, und sieht aus wie Carpador. Du meinst einfach die Cosplay-Variante. Nennt Cosplay den Karl Klammer, oder? Den Clippy. Ja. Das ist okay. Clippy? Also ja, auf dem Englischen hieß er Clippy und auf Deutsch hieß er, glaube ich, Karl Klammer. Ich habe keine Ahnung. Ja, dieses blöde Viech, wo er auf dem Fahrrad weggefahren ist. Ja. Ja, ich hasse es. Sie hat sich im Fahrrad geklammert und ist weggefahren. Ja, diese Scheißklammer. Ich hab sie gehasst. Ich dachte, wenn ich sie irgendwann sehe, ich knall sie ab, aber dann habe ich meinen eigenen Notebook zerstört. Seitdem habe ich da einen Fleck. Okay. Zweite Iteration zurück. Wir waren bei der Empfehlungsfunktion, glaube ich, zuvor noch. Diesmal habe ich mal gemerkt, wo wir hergekommen sind. War auch bloß letzten Endes, wie gesagt, es geht halt darum, das so ein bisschen einheitlicher zu machen und halt dann vielleicht so, also diese Funktionalität, also die verschiedenen Funktionen, die es da gibt, halt zumindest insofern zusammenzuführen, als dass es jetzt nicht drei komplett verstreute Funktionen sind. Weil was halt noch dazu kommt, ist, dass der Wunsch aufkam, dass man, wenn man schon was empfiehlt, dass man dann halt noch einen kurzen Kommentar dazu schreiben kann, warum man das empfiehlt. Also dass man halt so sagen kann, hallo, das gefällt mir so gut, weil... Ist toll, so und so, ja, genau. Also wahrscheinlich ja, ungefähr ja so auf diesem. Ja, meine typischen Cosplay-Kommentare sind, oh, bist du hübsch. Hoffnungsvoll für dich. Ja, hoffnungsvoll. Also ich würde an dieser daran scheitern, aber ich finde das vernünftig, weil dann, was weiß ich, du kannst ja so eine Hürde einbauen, wenn jemand was gefunden oder was empfohlen hat, ja, muss er sozusagen einen Kommentar schreiben. Das wäre, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Ich habe die Haarklammer gefunden, weil ich einen Hexenschuss hatte. Nee, wenn du das dann empfehlen willst. Also ich glaube, es soll schon weiterhin möglich sein, einfach bloß drauf zu klicken und das dadurch zu empfehlen. Also das, ich glaube, es geht ansonsten so in Richtung Kommentarzwang und das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Nee, nur für so bestimmte Themen. Das Einzige, was halt dann wirklich ist, ist, dass wenn jetzt die Leute da kommentieren, ich empfehle jetzt das Fanart, weil Doppelpunkt, dann ist es natürlich dann für den fände ich es dann fair dem Zeichner gegenüber, dass der das auch irgendwie sieht. Oder zumindest, dass man jetzt als derjenige, der empfiehlt, die Auswahl hat, ob das derjenige, der das Fanart gezeichnet hat, sehen kann oder nicht. Einfach weil die Leute stehen ja dann doch recht stark auf Kommentare und wollen Feedback und so haben. Und was jetzt nicht sein soll, ist, dass jetzt die Diskussion sich auf andere Plattformen irgendwie verlagert. Also das kommt dann noch mit rein. Deswegen diese ganze Empfehlungsfunktion, da spielt jetzt momentan relativ viel an mittelfristiger Planung rein und deswegen da kommt halt dann auch noch was. Also da gibt's jetzt aktuelle Entwürfe, aber ich befürchte halt auch, da werde ich jetzt erst in 1-2 Monaten dazu kommen, das jetzt dann wirklich so richtig aktiv umzusetzen. Ja. Und ansonsten gut, wie gesagt, die drei großen Themen habe ich gesagt, aber ich denke, was Bereiche, wo jetzt sich auch noch verstärkt was tun wird in Zukunft, ist der Doujinshi-Bereich und der Weblog-Bereich. Also glaube ich, das sind halt jetzt einfach die, wo glaube ich jetzt noch so ein bisschen am meisten nachzuholen momentan ist. Also das kann ich jetzt, also bei den Doujinshis hat man so ein bisschen was schon gesehen. Also da gab es jetzt die Möglichkeit, dass man Seiten austauschen kann. Das war auch eine der am häufigsten gewünschten Funktionen. Also das kleine Hintergrundinfo, wenn man irgendwelche Anfragen an den Helpdesk stellt, also ich hätte gern die und die Funktion, dann kommt halt häufig so eine Art Standardantwort dran, so dass man jetzt, also das, was halt nicht sofort umsetzen können und dass es aber auf der Agenda steht und so. Und das heißt, es steht dann aber auch wirklich auf der Agenda. Die Zeiträume, die ihm dann so zu erwarten sind, können leider manchmal ein bisschen länger sein. Also wenn ich irgendwelche Features umbaue, dann schaue ich halt, dass ich wirklich alle benachrichtige, die jemals dann irgendwie eine Helpdesk-Anfrage gestellt haben. Aber das heißt dann halt auch manchmal, dass es dann irgendjemand dann plötzlich eine Antwort auf eine Nachricht kriegt, die halt vor 2 Jahren gestellt worden ist. Die Helpdesk, also wir haben halt da eine Sammelliste, wo sämtliche Vorschläge, die kommen, draufstehen. Die gurkt momentan, glaube ich, so um die 700 Vorschläge rum. Ja, es gibt immer mal wieder kreative Ideen, dass jemand das sortieren will oder nach Schlagwörtern oder nach sonst was, ne? Aber bisher? Nee, doch, es gibt sogar teilweise, die sind auch einigermaßen sortiert. Achso, tatsächlich. Ich dachte, ja, du schaust so ungefähr. Nur öfters mal drüber. Sowohl als auch. Also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in einem Bereich irgendwas überarbeite, dann schaue ich wirklich nach, okay, was sind denn die Funktionen, die sich am häufigsten gewünscht worden sind. Ja, aber also es ist nach Bereich sortiert, meinst du? Das ist nach Bereich sortiert, genau. Oder sonst wie. Aber da gab es ja schon kreativste Ideen von unseren Aktiven, ja, die halt da das wissen, wie das so aussieht, die auch im Helpdesk mitarbeiten. Das ist halt immer ganz, ganz lustig, ja. Also man tut sich ja wirklich dann nach den Wünschen der User richten. Das ist eigentlich dann wirklich klasse. Ja, es geht halt dann immer so in Intervallen. Also quasi, ich kann mich immer so der Reihe nach mal um einen Bereich verstärkt kümmern, dann um den nächsten verstärkt und so und nicht alles gleichzeitig machen. Ach, du hast noch 24 Stunden. Nachdem wir halt irgendwie etwa 20, 30 Bereiche haben, heißt es halt leider, dass es auch mal wirklich länger dauern kann. Aber das ist halt, mein Gott, so ist es halt. Aber ich finde, dafür ist es richtig klasse. Du bist alleine an der Front, hast auch nur 24 Stunden und gehst nach den Wünschen der User. Streng genommen tue ich sogar nicht 24 Stunden am Tag programmieren. Nein, also aber du hast nur 24 Stunden im Leben. Ich glaube, ich habe es versucht, auf die 36 Stunden am Tag zu kommen. Es funktioniert nicht. Ja. Der Antrag läuft noch. Genau. Also wie gesagt, Weblog und Ojinshi-Bereiche sind so gerade jetzt noch Sachen, wo sich jetzt wahrscheinlich noch in Zukunft was tun wird. Aber auch danach wird es sicher noch weitergehen. Es tut sich viel. Ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Yay. Ja, ich bin ja so ein Spielkind, ich probiere dann sowas immer aus. Ja, Knöpfchen drücken und sowas. Ja, wenn ich darf, davor auch immer in der Karte irgendwie, ja, guck mal, ne? Und ich so, ne, er zeigt mir irgendwie so eine Neuerung auf der persönlichen Startseite und ich so, oh, da ist mein Twitter-Avatar. Jetzt, ach so, echt? Ja, persönliche Startseite. Ja, das sind dann immer meine Kommentare zu sowas, ja. Gibt es da noch eine Neuerung? Genau, das hatte ich. Das ist auch noch was, das kommt bei der neuen, nämlich, dass man halt auch so eine Art Microblogging-System hat. Also das heißt, dass ich jetzt einfach eine Nachricht schreiben kann, die dann von allen Kontakten einfach gelesen werden können. Also das hat so ein bisschen den Hintergrund einfach, dass wenn wir jetzt irgendwie sowas machen wie jetzt beim Podcast, da wollen wir einfach mal irgendwie sagen, hallo, wer hat denn Lust irgendwie da mitzumachen bei dem Podcast? Und da ist es halt momentan so ein bisschen seltsam, dass ich kann das als Animex jetzt gerade publizieren, ich kann das auf Twitter schreiben, ich kann das auf Facebook schreiben, aber ich habe nicht so richtig die Plattform, um das auf Animex schreiben zu können. Ich könnte einen Weblog-Beitrag dafür schreiben, aber das fände ich jetzt ein bisschen übertrieben, jetzt wegen so einer Frage, wegen so einer kleinen Sache einfach einen extra Weblog-Beitrag im aktiven Blog zu machen. Und ich glaube, deswegen, da braucht es halt einfach noch so eine Art recht niederschwellige Art, irgendwie so kleine... So eine Shoutbox. Im Prinzip... Stellst dir so vor, wie jetzt die Empfehlungsfunktion, du empfiehlst irgendwie einen Fanart oder ein Foto, und genauso kannst du halt irgendwie eine Nachricht absetzen, die dann halt dann von deinen Kontakten dann halt jeweils gelesen werden kann. So kann man sich das vorstellen. Und genauso deswegen, ich habe jetzt eben gesagt, dass man jetzt irgendwie die Empfehlung kommentieren kann. Das läuft ja dann aufs Gleiche hinaus. Das wollte ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber auch noch sagen, dass das dann auch kommen soll. Coole Sache. Schön. Da sind wir bestimmt erstmal verwirrt, ja. Dass wir es toll finden. Aber wir werden verwirrt sein, in panischem Kreis rennen, aber danach total klasse finden. Ja, man muss es halt dann einfach schauen, wie das ankommt. Also es kann sein, dass das dann überhaupt nicht genutzt wird, dass es der totale Flop wird. Alle sagen, ich habe doch Twitter. Ja, genau. Da kann ich auch Fotos posten. Das funktioniert über mein Handy. Du kannst über die neue persönliche Startseite auch Fotos posten. Oh, toll. Und Ponys? Ponys. Und Kapados? Ja, Kekse. Du kannst es ist tatsächlich, und ohne Schmarrn, es ist mit eingebaut, dass man auf einen Button drückt und dann einfach ein Oikaki zeichnen kann und dann das dann seinen Freunden posten kann. Und man kann eine Sprachnachricht einsprechen, die man dann auch seine Nachrichten posten kann. Das wird so ein totales Feature, das überhaupt nicht genutzt wird. So wie bei uns bei dem Podcast, das hatten wir jetzt mindestens ein halbes Dutzend Mal gesagt, Leute, schreibt dann, tut uns irgendwelche Sprachnachrichten hinterlassen. Beim ersten Mal gab es 2. Seitdem keine einzige mehr. Also wie gesagt, ich glaube, das wird garantiert das absolute Nicht-Killer-Feature, aber hey. Ach, das machen bestimmt ein paar Leute aus Flachs, aber ja, genau. Wahrscheinlich nicht der Gros der Menschheit. Ja. Das waren 15 Minuten, das einzubauen. Hey, warum nicht? Was man hat, das hat man. Wenn man, genau. Ich finde es lustig. Oder kann man voll die Leute dissen und denken, die kriegen einen freundlichen Gruß und dann hallo. So, bist blöd. Ich weiß auch nicht, dass jetzt noch so Ideen kommen, wie dass das alles noch einzeln freigeschaltet werden muss. Nee. Oh Gott. Na, dann sollen die Leute, sollen den halt petzen. Das ist aber tatsächlich, ich meine, ich hatte es ja auch schon ein paar erzählt und es kam halt die Frage, kann man dann bei den Bildern nicht irgendwie total die Scheißbilder und Beleidigungsbilder oder so machen? Kann man bei Twitter auch. Ja, kann man machen. Ja, gut, das ist dann Twitter, aber der Punkt ist, du kannst es auch bei den Weblogs reinschreiben. Ja. Also letzten Endes, das kommt da nichts, was jetzt nicht auch bei den Weblogs irgendwie Da muss man halt einfach sagen, ja. Leute, hört auf, Beleidigungen zu machen. Es hat keinen Sinn, es ist langweilig. Okay, unter allen denkbaren Möglichkeiten ist der Vorschlag, hey Leute, seid doch einfach nett zueinander, vielleicht der unrealistischste von allem. Aber schön, aber der ideellste. Das war ein sehr schöner Beitrag. Es ist so anstrengend. Ja, ansonsten, wie immer, Helpdesk, euer Freund und Helfer, einfach sagen, der war gemein zu mir. Und dann helfen euch die Leute. Jo, ich denke. Wir haben noch ein Geburtstagskind. Ach ja, stimmt. Ja, heute steht da. Also was heißt heute? Ja, doch, es ist noch heute. Wir haben, ist es heute? Ja, wir haben noch heute. Genau, und zwar hat eine Plattform Geburtstag, ja, wo ich auch immer den Podcast höre, und zwar die Otaku Times, Leute. Die bestehen nämlich jetzt seit 3 Jahren. Finde ich genau. Cool. Habe ich durch Twitter rausgefunden. Happy Birthday. Genau, ich auch, ja. Ja, ich habe die sogar auf der Hanami gesehen, wieder in ihren, die haben so Team-Shirts, das finde ich cool. Ja, genau, ich hatte die auch häufig rumlaufen sehen, allerdings noch nie wirklich, ich hatte noch nie die Gelegenheit, sie anzusprechen. Ja, aber ich auch nicht, da war das auch schon wieder doof, weil die haben ja vor x Zeiten mal in ihrem Podcast gemeint, ja, sprecht uns an, wenn ihr uns seht, ja, aber das war dann Hanami-Hauptsaal und kurz vor DCM-Beginn und ich wollte es gucken und es waren nicht mehr viele Sitze frei. Ja. Dann habe ich mich für den Sitzplatz entschieden. Also nochmal kurz so Zusammenfassung, wirklich eine der wirklich guten Infoseiten zum Thema Anime in Deutschland. Es gibt mehrere, die sind jetzt nicht die einzigen, aber sie sind schon mit wirklich einer der besten. Ja. Und wie gesagt, die Anni hat es jetzt schon erwähnt, die haben auch einen Season-Podcast, wo die halt dann immer die so im Quartalsrhythmus dann halt die Neuerscheinungen an Animes präsentieren. Ist jetzt, glaube ich, erst von der Woche wieder der neue rausgekommen. Mhm, ich glaube, zusammengefasst sind, ja. Irgendwie 3-4 Stunden lang, wo sie halt wirklich alles besprechen. Aber lohnt sich auf alle Fälle, das sich anzuhören. Das ist auch total nett, weil, also ich kenne halt viele, die nicht mehr so wirklich viele Animes gucken. Ja. Und ich höre mir jetzt auch immer diese... So. Ja, mich zum Beispiel. Ich schaue noch. Der Kato guckt mehr als ich. Ja, hat inzwischen wieder, ja. Ja. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, ich habe jetzt den Podcast angehört und ich suche mir jetzt eine dieser Serie und gucke die an, von vorne bis hinten. Muss man sagen, welche es ist? Schaue ich mit, dann reden wir drüber. Okay. Ich muss ja wirklich gestehen, ich hatte ja auch so ein Jahr lang. Abstruse dabei. Es war anderthalb Jahre lang auch so einen totalen Durchhänger, was Animes anging und hatte fast gar nichts mehr angeschaut, einfach weil ich irgendwie den Kopf woanders hatte. Und dann hatte ich bei einem Season-Podcast nämlich Shinsei Kayori dann empfohlen bekommen und ich war so geflasht von der Serie. Also jetzt nochmal, muss ich nochmal ein bisschen in den Fanboy-Modus reingehen. Also das war wirklich eine die beste Serie der letzten Jahre, Shinsei Kayori from the New World. Also das war einfach so eine Art Science-Fiction, Gesellschafts-Fiction, wirklich vom Feinsten einfach. Absolut super Serie. Das hat mich wieder so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Ja, ich gucke ja Zeichentrickfilme allgemein total gerne und eigentlich muss man sich ja bloß einen raussuchen und mal schauen. Ja, es gibt total viele. Ja, ja, die Season hat ja jetzt auch wieder begonnen. Ja, und, aber mit 30, 40 Serien, seien wir ehrlich, nicht viel. Jedes davon ist eine Perle. Nein, absolut nicht. Leider. Die letzte Herbst-Season war sehr gut, wo zum Beispiel Sword Art Online dabei war. Sehr gut. Schaut es euch an. Tolle Serie. Und da bleibt man hängen. Aber ich muss zugeben, wo ich im Herbst dann drüben war, habe ich auch sehr vieles mitgenommen, was ich dort kennengelernt habe. Und jetzt komme ich auch gerade nicht mehr dazu. Und das ist natürlich sowas wie Otaku Times echt super, die dann einfach sagen, okay, filtern raus. Also den Mist könnt ihr quasi über den Jordan kippen. Und filtert das raus, was eigentlich gut ist. Und dann perfekt. Ja, so bei den aktuellen wäre das ja vor allem. Also gut, die Hype-Serie schlechthin ist ja gerade Attack on Titan. Kann mir diesen ganzen Namen nicht merken. Ja, es gibt noch so andere. Also so eine, ja gut, und was halt noch so der Geheimtipp momentan ist, der auch von allen eigentlich sehr positiv rezensiert wird, kann ich auch besprechen, ist diese Suisei no Gargantia. Das ist halt auch so eine. Wäre tatsächlich was, was ich mir nicht angeschaut, was ich. Die zweite Staffel, Uta no Prinz Sama, die zweite Staffel. Ja, und Ore no Imoto, da fahren die ganzen. Alle Karneval tun sie gerade alle anschauen. Meine ganze Timeline davon. Ach so, ja, ich krieg halt bei den Podcasts, da fahren sie ja wieder alle so auf Ore Imo ab. Das war nicht so wirklich mein Fall. Also jetzt die zweite Season zumindest nicht. Die erste fand ich noch gut, aber okay. Wie gesagt, ich muss die alle noch gucken. Also was heißt alle? Aber eins werde ich schauen. Und dann sagst du mir Bescheid. Ja, dann werde ich diesen Podcast kommentieren. Das geht nämlich mit meiner App. Ja. Ja. Ich habe die anderen Leute, also seitdem ja tatsächlich auch andere Podcaster gefragt, wie hört ihr euch das denn an? Ja, weil ich das nur vom Galli und vom Kato kenne, ja, die Podcasts hören und sonst halt wirklich eigentlich keine Leute kenne, die das hören. Ja. Und ja, ich höre das am PC, ne? Und ihr ja immer so, ja, die hört man ja nicht am PC an, ja? Naja, komm, also jetzt mal im Ernst, Handy. Wir sind jetzt hier bei knapp 2,5 Stunden jetzt mit diesem Podcast. Das hörst du dir nicht so an, dass du vor 2,5 Stunden vor dem PC also sitzt. Das geht halt sagen, einfach nicht. Ich höre die wirklich, ich tue die mir runterladen auf meinen MP3-Player und dann gehe ich irgendwie. Wenn ich irgendwas in der Stadt besorgen muss oder irgendwas oder mache was in der Wohnung und dann höre ich das da. Ja. Ist natürlich saublöd, weil wenn ich Podcast höre, gerade von der Animuk, musste ich noch Sachen für Monogatari organisieren, bin durch den Karstadt gelaufen und du hast irgendwas wieder abgebrochen, ich konnte nicht mehr. Und dann saß ich an der Kasse, hab da kassiert und auf einmal lache ich diese Kassiererin an und krieg mich nicht mehr. Und die guckt mich irritiert an und denkt mir, boah, die Frau hat sie auch nicht mal alle Tassen im Schrank. Weißt du, ganz ehrlich, wie viele Leute laufen telefonierend dann irgendwie so mit dem Headset durch die Gegend? Ja, die schaut man auch blöd an und findet die verrückt. Okay, dann ist man halt ist man halt selbst ein weiterer Verrückter, der durch die Gegend läuft. Ja, aber die reden wenigstens. Wir sind Anime-Fans. Ist ja nicht so, als wären wir es nicht gewohnt, blöd angeschaut zu werden. Ich bin in der Regel eigentlich nicht, glaube ich, dass ich verrückt bin. Manchmal. Aber es kommt schon seltsam. Die Telefonierer, die kennt man ja, die reden dann einfach und bla. Aber wenn irgendwie eine dich einfach anschaut und dann anfängt die an loszulachen, weil es einfach sau witzig war und du kriegst dich nicht mehr ein. Das ist schon echt peinlich. Okay. Also Leute, Empfehlung, auf jeden Fall ganz witzige Podcasts nicht in der Öffentlichkeit. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt in Zukunft nicht mehr nur eine Spoilerwarnung, sondern auch einen Achtung, jetzt kommt ein Witzwarnung. Ja. Achtung, das können wir aber gar nicht vorhersehen. Dann sagt wieder einer hoffnungsvoll oder kaputt und schon ist rum. Ja, ja, fertig. Okay. Ja, oder ein Handy, was Pikachu sagt im Hintergrund. Ja. Ich glaube, da sind wir auch abgebrochen. Genau, ja. Ich glaube, wir sind bei so einigem abgebrochen. Also der Animuk-Podcast war schon schlimm. Also da der haben war wir sauwitzig. Minutenlang dazwischen gelacht. Ja. So. Du hast ja bloß das gehört, was dann übrig geblieben ist. Und, ja, aber ich bin so abgebrochen, ich konnte nicht mehr. Und das mitten im Karstadt, das war echt geil. Das war super witzig. Will ich gar nicht wissen, wie oft der Kato das Wort Brüste da rausgeschrieben hat. Hey, ich nicht, hab's nicht so ein oft. Oder ich zweimal gehört. Das war deutlich. Das beeindruckend. Hohe Leistung. Das ist nett. Okay. Okay. Der Vollständigkeit halber noch, nachdem wir jetzt die ganze Zeit von Otaku Times in diesem Podcast gesprochen hatten, sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass es einen genauso guten Season-Podcast von der SOS-Brigade und von Panzu JP gibt. Genau. Wo unter anderem die ganz liebe Kumo mitgesprochen hat wieder. Genau, richtig. Der ist auch sehr süß, den höre ich gerade im Moment. Die haben das in 2 Teile geteilt. Und ich finde, die erzählen da sehr, sehr nett darüber. Also man kann das sehr, sehr nachvollziehen. Und das ist so süß, weil die haben halt auch unterschiedliche Fandoms. Ja. Der eine guckt irgendwie alles, habe ich das Gefühl. Die Kumo guckt immer die Moe-Sachen. Die steht da drauf. Ja. Das ist total nett. Ich glaube, ich gucke die Serie, die Kumo empfohlen hat. Welches ist es? Ich weiß den Namen nicht. Ja, Ore Imo war ja auch dabei. Ja. Was Süßes halt. Es passt. Die haben irgendwas von Aber das haben die gesagt, das ist was für Kinder, aber die haben was von rosafarbenen Pinguinen gesagt. Stimmt, da hatte ich mir auch überlegt, ob ich nicht das der Shiro da noch empfehlen soll, weil die doch auch so die totale Pinguin-Fan ist. Ich möchte das ansehen, aber das soll ja irgendwie für Kinder sein. Ja, das tut uns doch nicht stören, manchmal. Schon die diverseste Staffel, also das ist ja nicht die erste Staffel, sondern das ist schon voll weit. Total blöd, irgendwas mit Pinguinen und kriegt halt jeder so einen Pinguin. Es kann nicht so schlimm sein, wie was ich angeguckt habe vor ein paar Jahren. Es ging um Eier, okay? Eier. Shogukara. Ja, es geht um Eier. Das ist fast wie Digimon. Nur sie kommen aus Eiern raus. Und verständen auch wieder ein Eier. Keine Ahnung. Das Shogukara war noch normal, aber wie ist das nochmal? Nicht wirklich. Das war Pan, Opan, irgendwas mit Pan. Da ging es um ein Brot. Ein Brot, wie hat Bernd das Brot? Ja, etwas so. Das ist bloß auf Anime. Das ist halt auf Anime, genau. Mit den kleinen Brötchen, die dann da rumgelaufen sind. Brötchen, und so. Die laufen? Ja. Geil. Kennst du denn jetzt nicht? Nein. Das war total bekannt. Brötchen, die laufen? Das ziehe ich mir rein. Das war total, genau. Das war. Muss ich bloß noch raussuchen, wie das hieß. Also irgendwas mit Pan hieß es, ja. Ich erinnere mich auch dran. Auf jeden Fall möchte ich gerne das mit den Pinguinen sehen, aber die haben alle schlecht davon gesprochen. Und dass es für Kinder ist, aber das mit den Pinguinen fand ich so niedlich. Naja. Schau es an und sag's mir, wie es war. Feigling. Und dann so einen ganz abstrusen Anime, der wo pro Folge nur 5 Minuten hat oder so. Ja, da gibt es aber viele immer. Ja, das kenne ich gar nicht. Also Italien ist ja genauso. Stimmt. Geht auch nur 5 Minuten oder 10 Minuten oder sowas. Da habe ich den Anime nicht geguckt. Italia? Nur das ist total witzig. Ich lese eher Manga, ja. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Also das ist wahrscheinlich echt was, da muss man wahrscheinlich, ich weiß nicht, Frau sein, um das zu verstehen. Ich weiß es nicht. Nein, aber also ich bin davor gesessen und vielleicht gehe ich wirklich mit der falschen Einstellung ran. Ich kannte halt am Anfang bloß das Konzept, also das sind irgendwelche Chibis, die Ländern nachempfunden worden sein, und ich hatte jetzt auf irgendwie sowas Länderparodien auf South Park Niveau oder irgendwie so gerechnet. Also ich bin so ein bisschen mit, es war auch deswegen, weil, glaube ich, also am Anfang war es auch so, dass dann aus Korea gerade die Proteste kamen, weil der Korea gerade irgendwie etwas schlecht dargestellt wurde, und zwischen Korea und Japan, dass die natürlich nicht so die bestes Verhältnis auch immer manchmal haben, ist ja auch bekannt, und irgendwie mit so dieser Einstellung bin ich rangegangen. Muss zugeben, ich habe nur ein paar Folgen gesehen und so 2, 3, ich oute mich. Ich dachte auch eben Parodie, klar, aber South Park-Niveau wird es niemals sein, weil das sind die Japaner nicht. Schwarzer Humor kommt nur von Amis und vor allem von den Engländern. Von daher kann es nie so etwas sein. Ach, ich finde das schon ein bisschen satirisch. Man aber es ist schon satirisch lesen. Veranlagt, ja. Ich finde das ganz nett, wenn die Chibis immer sozusagen das Verhältnis zueinander haben. Ja. Und wie sie auch dargestellt sind mit US mit der Lederjacke, Bomberjacke, ne? Total süß. Also es hat auf jeden Fall seine Charakterisierung von den einzelnen Ländern vorhanden. Gut. Aber tieferen Sinn hat es nicht. Wir sind kein Anime-Podcast und kennen uns viel zu wenig aus. Hört den von Otaku Times oder von SOS Brigade. Wir können ja stattdessen dann darüber reden, worüber wir uns im Animex-Vorstand alle auskennen. Wie schaut es mit Game of Thrones aus? Das gucke ja nur ich, oder? Und der du? Ben und die Saiki. Und ja, siehst du die nicht auf Twitter? Doch, ja. Die Sandra, aber die ist doch noch gar nicht so weit, oder? Also irgendwann hatte ich ja mal einen ganz lauten Twitter-Schrei Daenerys Vai irgendwie gehört. So. Ich bin davon ausgegangen, dass das damit was zu tun hat. Ja, ich bin jetzt noch nicht so weit, weil ich gucke jetzt aktuell gerade die erste Staffel wieder durch, weil ich die mit Freunden anschaue. Weil ich ja auf Blu-rays, das ist so toll, das ist viel besser als alles. Siehst du jeden Pickel? Du siehst die Maden in dem toten Pferd. Sau geil. Ernsthaft, ja, das war voll eklig. Und ich wollte mir die dritte Staffel dann auch mit denen zusammen ansehen. Vielleicht warte ich echt, bis die Blu-ray draußen ist. Kann ja nicht lange dauern. Ist ja fast durch. Ich habe mir aber auch mal einen Pony auf Blu-ray gekauft. Oh, super. Ja, ich muss ja sagen, inzwischen My Little Pony auch in meinem Universum angekommen. Es gibt's nämlich endlich auch auf Japanisch Dub. Ja, das ist so lustig. Ich habe da nicht reingeschaut, aber ich habe es auch gehört. Die Japaner haben das echt gedubbt. Ich muss nur sagen, es ist ja echt gemein. Es kam dieses Friendship is Magic raus. Und da die erste Staffel. Und ich schaue das an und alle gucken mich an. Bist du des Wahnsinns? Du bist so alt und schaust My Little Pony. Ich so, ja, ich schaue es. Und jeder lacht um mich. Und ein halbes Jahr später auf einmal kommt Cosplayer. Und jeder guckt es an. Und ich dachte mir, ach, und ihr habt mich ausgelacht. Wegen Ponys. Ponys sind geil. Also ich kann mich auch sehr gut erinnern. Ich habe früher, ich habe das auch irgendwann erst Mitte der ersten Staffel mitgekriegt, dass es sowas überhaupt gibt. Ja? Und ich denke mir, My Little Pony, da hatte ich ein Stickeralbum in der vierten Klasse. Ja, weißt, das hat mich total gefreut. Weißt und dann du noch, angeguckt. 2005 wollten wir Japan Expo My Little Pony Gruppe machen. Ja. Mit den Lieblingsponys wollten wir machen. Das kam nie zustande. Ja. Wir wollten uns einen coolen Schweif und am Arsch backen. Ja, ich wollte einen Schweif. Ich wollte einen Schweif und Hufe. Ich auch. Und Hufe. Einen kurzen wollten Rock wir. Mit Spitze. Jeder sollte sein Lieblingspony aus der Vergangenheit machen. Mhm, aus Kindertagen. Ja, ich wollte das machen, wo ich hatte als Spielzeug, wo immer die Mähne die Farbe gewechselt. Ich hatte Blitz, er war blau. Hättest du es gemacht, damals wäre das noch innovativ gewesen. Ja, jetzt sind wir nicht mehr innovativ. Ist mir egal, ich muss das trotzdem irgendwann mal cosplayen. Mhm. Mit Hufen und Schweif am Arsch. Ja, natürlich mit Schweif. Ich mache also, mit. Das muss ja sein. Also ich will irgendwie Cadence oder Rarity. Naja, gut. Animex Podcast. Yay! Yay! 20% cooler. Ja. Gut. Ich glaube, den Rest lassen wir jetzt fast aus. Ja, ja, das passt schon. Mhm. Genau. So, ich glaube, wir haben das hört uns eh schon keiner mehr zu. Wer tut sich das nach 2,5 Stunden noch an? Ja, ich hoffe, das wird doch geschnitten, oder? Weg. Ja, aber unter 2 Stunden kriege ich das nicht. Also, ach, herrje. Okay. Jede Menge Platz für Kapernung. Und Kekse. Und Kekse, richtig. Okay, also auf jeden Fall bedanken wir uns wieder fürs Zuhören und der Sakko fürs Hiersein. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.